Hallo und herzlich willkommen zum 152. Concast Themenpodcast. Heute steht auf dem Programm der Jahresrückblick für das Jahr 2022. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, ich freue mich, mit euch zusammen nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und endlich auch mal wieder dabei ist unser Stargast Kevin. Hallo Kevin. Hey, guten Tag, 152. Da muss ich gleich an Nvidia denken. Mag ich total. Grün, Hoffnung, mit Hoffnung in ein neues, schönes Jahr. Für euch alle hoffentlich. Und zuerst blicken wir bei den Concasts mal zurück auf den Concast. Wir hatten im letzten Jahr wie immer 11 News-Podcasts für euch veröffentlicht. Der 12. wird quasi ersetzt durch diesen News-Podcast hier, durch diesen Themen-Podcast hier, den Jahresrückblick. Und wir hatten 11 Themen-Podcasts im Jahr 2022, beziehungsweise 12 Themen-Podcasts, wenn wir diesen hier, den ihr jetzt gerade hört, dazu zählen, weil das ist ja eigentlich ein Themen-Podcast. Das sind ein, zwei, drei mehr als im letzten Jahr, weil wir, Spoiler, dieses Jahr ein paar Themen-Podcasts zu bestimmten Manga-Bänden mehr machen konnten. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich bedanken und Grüße rausschicken an die Teilnehmer des Concasts, die heute leider nicht dabei sind oder sein können. Das ist einmal Wiebke, die ja letztes Jahr noch als Gast dabei war und dieses Jahr ziemlich fester Teil des Teams geworden ist. Dann einmal der gute Jens, den man ja auch aus dem Discord, dem Wiki und dem Forum und dem Newsblog kennt, der einige Male als Gastsprecher dabei war. Und natürlich unser Urgestein, unser Gründungsvater quasi, der gute Philipp, der heute eigentlich dabei sein wollte, aber aus Krankheitsgründen leider nicht kann. Wir denken an dich, Philipp, und auch an die anderen. Danke, dass ihr im Jahr 2022 dabei seid. Es hat großen Spaß gemacht, diesen Concast dieses Jahr mit euch zu bestreiten. Und natürlich auch das Gleiche gilt für alle, die hier heute anwesend sind. Wir denken an euch, wir lieben euch, wir denken an uns, wir lieben uns. Ja, dann möchte ich auch nochmal ganz kurz ein großes Danke sagen hier an meine Mitmoderatorin und die Organisator des Concastes, meist ja Lasse, aber auch mal die anderen, glaube ich. Und ja, die Abwesenden, gute Besserung euch und ich freue mich darauf, dass wir nächstes Jahr dann wieder zahlreiche Podcasts zusammen machen können, wie auch wir hier und ja, wie wir auch dieses Jahr gemacht haben. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch im Bereich Wiki und Forum hatten wir dieses Jahr Ereignisse. Im Wiki hatten wir im März das übliche Wiki-Gewinnspiel, denn wir haben dieses Jahr 14 Jahre ConnenWiki feiern können. Da hatten wir wieder ein großes Gewinnspiel und im Forum gab es, wie inzwischen Tradition, den Charakter-Contest 2022, bei dem sich ganz überraschend Miwako Sato als Favoritin der Community gegen Bourbon und gegen Kaito Kid durchsetzen konnte, womit im Vorfeld niemand gerechnet hat, mich eingeschlossen. Und auch so insgesamt waren es wieder spannende Jahre, ein spannendes Jahr im ConWiki und im ConForum. Und wenn ihr bisher nur die Newsseiten und den Podcast verfolgt, dann mache ich den Shoutout jetzt einfach schon mal am Anfang. Schaut auch gerne auf diesen Seiten vorbei, gerade besonders im ConWiki ist immer viel los und viel Mitarbeit erwünscht. Und danke, dass ihr dieses Jahr auch auf diesen Seiten unterwegs wart. Von mir auch großes Danke an alle, die geklickt haben, geguckt haben, gelesen haben, nicht immer geschrieben haben, muss auch nicht sein. Wir freuen uns über jeden, ob wir ihn sehen können oder nicht. Bleibt wie ihr seid und schaut gerne vorbei. Okay, dann starten wir rein in den ersten Themenblock. Wir beginnen beim Anime in Deutschland, der Serie bei ProSieben Max. Das ist ja wir haben ja jetzt das Jahr der Staffel 6. auch wenn sie nicht vollständig abgeschlossen wird, in diesem Jahr. Wir hatten ja schon letztes Jahr die News, dass im zweiten Halbjahr diesen Jahres die Staffel 6 bei ProSieben Max starten wird. Dazu hatten wir dann die ersten Neuigkeiten relativ spät im Juni und da waren es auch noch nicht richtige Neuigkeiten für Fernsehen. Da wurden die neuen Folgen von der FSK geprüft. Ich meine, die FSK-Prüfung war für die Disc-Verwertung damals. Ja, aber das war natürlich auch schon für die Fernsehausstrahlung ein erster Vorbote, dass der Stein da ins Rollen gekommen ist. Im August gab es dann die Ankündigung für den Startmonat von Staffel 6, nämlich dem Oktober. Und im September folgten dann, dann ging es halt immer weiter, im Oktober ist es ja dann soweit gewesen, gab es erstmal ein großes Rätsel, was dann vorher auf Social Media und dann auf der Webseite von ProSieben Max gab es eine ganz große Schnitzeljagd, wo dann schlussendlich enthüllt wurde, dass die neuen Folgen am 31. Oktober starten. Im September hatten wir dann auch noch die exklusive News, dass Julia Meinen zurückkehrt zum Detective Conan Anime als Sprecherin von Ayumi Yoshida. Das war sicherlich eine News, auf die sehr viele Fans gespannt gewartet haben. Und da war ich auch sehr froh, dass wir da exklusiv berichten konnten. Dank Kevin. Genau, aber ebenfalls exklusiv berichtet hatten wir auch darüber, dass es um erst einmal 50 neue Folgen gehen wird, die ausgestrahlt werden. Das war im Rahmen der FSK-Freigaben, ich möchte sagen, schon in etwa absehbar, dass es vielleicht nicht auf einen Schlag wieder 100 oder mehr werden würden. Aber wir haben berichtet, zuerst erstmal 50 neue Folgen. Genau. Und zu diesen Folgen gab es dann auch fleißig Synchro-Clips noch im September und dann im Laufe des Oktobers immer mehr Previews. Und die Previews liefen dann ja auch weiter, ganz regulär die Promo, bis dann die Staffel am 31. Oktober angelaufen ist. Und dann im September hatten wir noch die News, was auf DirectiveCon bei ProSieben Max folgen wird. Ja, es kommt nicht direkt noch ein Block dahinter oder Wiederholungen, sondern es kommt Black Clover, eine andere Longrunner-Serie. Weitere News werden wir dann erst im neuen Jahr dazu haben. Aber wenn wir zurückblicken auf diese Staffel 6, die ja jetzt schon fast komplett durch ist, ganz nett, dadurch, dass es nur 50 Folgen sind, ist die Staffel auch ein bisschen kompakter. Wie gehypt wart ihr auf die Staffel und wie begeistert, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass wir begeistert sind, wart ihr von der Ausstrahlung seit dem 31. Oktober bis jetzt? Ja, also ich würde sagen, der Hype ist real. Wir hatten ja damals darüber gesprochen, als dieses Rätsel kam. Das fand ich mega. Also, dass ProSieben Max sich da so reingehängt hat und dann irgendwie gesagt so, hey, wir machen da irgendwie ein Rätsel, das passt gut zu Conan und dann den Fans die Möglichkeit gegeben, so dieses Startdatum rauszuknobeln. Ja, fand ich total cool. Da hat man richtig gemerkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, sich Mühe gegeben und dann entsprechend sowas aufgesetzt. Also ja, das hat mich schon sehr gehypt, muss ich sagen. Dann noch so ein Synchro-Clip und dann noch so die News, die hat sich ja so ein bisschen verdichtet dann, so kurz vor Start, dann kam immer mal neue Meldung dazu raus. Hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ne, dass der Hype groß geworden ist. Jetzt die neuen Folgen selbst, also das war echt super, hat total viel Spaß gemacht, ja, also total klasse, auch dann auch der Fall mit der schwarzen Organisation, der ja schon lief, also das war insgesamt alles sehr cool, hat mir total viel Spaß gemacht, die Synchronisation war wieder größtenteils wirklich hervorragend und ja, für mich mit die Knaller-News überhaupt für dieses Jahr, dass wir die Folgen dieses Jahr bekommen haben, hat einfach mega viel Spaß gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, diese Kombination aus FSK, Crunchyroll und genialer Vermarktung von ProSieben Max hat so viel Vorfreude geschürt. In der Tat, ich fand's cool. Ich habe nicht alle Folgen gesehen, bin ich ehrlich, aber sehr viele und ich fand's geil. Punkt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also der Hype war da und ist immer noch da. Also Conan-Folgen in deutscher Vertonung immer ein Highlight für mich. Deswegen auch, ja, stolzer Sammler der DVD-Boxen, aber das gehört hier nicht her. Wir sind hier im Fernsehen und auch im Fernsehen nicht weniger, vielleicht noch wichtiger. Und ja, umso wichtiger für mich, dass es auch in der jeweiligen Mediathek von ProSiebenMax zu sehen war, denn ich konnte leider nicht zur TV-Ausstrahlung live vor Ort, sage ich mal, dabei sein. Aber dann in der Mediathek habe ich immer fleißig mitgeschaut und hab's dann dieses Jahr, ich war um den Starttermin der Staffel 6 dann doch im Familienurlaub und ja, hab dann irgendwie so einen Tag, bevor die letzte Folge aus der Mediathek rausgeflogen ist, habe ich es da doch noch geschafft einzusteigen und die Staffel von Beginn an zu genießen und ja, es war einfach ein Highlight, wieder Conan zu sehen und ich habe mich so gefreut und es gibt verschiedene Folgen, die man hypt und ja, die super umgesetzt waren und die ich auch schon ewig beziehungsweise vielleicht gar nicht gesehen habe, weil wo sollte man sie auch sonst anders gucken und deswegen war das sehr schön, Conan-Folgen wieder zu sehen und ja, das war auf jeden Fall eins der Highlights, wo wir sicher am Ende nochmal dann zu kommen, unsere persönlichen Highlights. Aber ja, Staffel 6 war super, das Rätsel war super, Johannes hat es ja angesprochen und wir haben es auch damals diskutiert. Das war eine sehr schöne Idee und ja, auch was ProSiebenMax sonst so gebracht hat, dann den Synchro-Clip da mit ran und so. Also das, ja, hat auf jeden Fall den Hype nochmal gesteigert und es war auch schön zu sehen, dass ProSiebenMax selbst, ja, den Hype so mitgemacht hat. Also ich werfe dann tatsächlich nochmal ein, ich habe in der Tat keine Folge im Fernsehen gesehen, sondern nur in der Mediathek nachgeschaut, bei ProSiebenMax, aber man kann auch, für alle, die es nicht wussten, die Folgen auch bei Join anschauen. Wollte ich gerade sagen, also da habe ich es tatsächlich geschaut. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es wahrscheinlich gesagt. Mir ging es genauso, soll keine Werbung sein, aber ich habe mir die App auch runtergeladen oder mich da mit dem Account und sowas muss man ja anlegen, um das da Zugriff zu haben. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe aber auch keine Zeit für lineares Fernsehen, aber ich gucke dann auch tatsächlich so die Folgen oder häufig an blockweise, so, wenn man da am Wochenende mal Zeit hat. Und dafür ist so eine Mediathek natürlich super. Und man muss auch sagen, dass mittlerweile funktioniert das auch ganz gut. Ich erinnere mich da früher, war die Mediathek öfter mal verbuggt bei mir. Mittlerweile, das lief soweit alles ohne Probleme. Einfach insgesamt echt toll, dass die Folgen überhaupt gelaufen sind. Also nach wie vor, da waren echte Knaller dabei bei den Folgen. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Hat mich mega gefreut. Ich habe tatsächlich alle Folgen geguckt und ist super. Ich habe tatsächlich auch keine Folge im linearen Fernsehen gesehen. Wenn ich sie gesehen habe, dann im Livestream von ProSiebenMax oder aber eben auch als Video on Demand. Ist super, kann ich mich nur anschließen, dass die Möglichkeiten da inzwischen so umfangreich sind. Aber natürlich bei uns auch auf dem Discord-Server haben die Leute auch viel live geguckt, ob jetzt im linearen Fernsehen oder im Livestream. Weiß man ja nicht. Und wir haben auch unsere Spezies auf dem Discord-Server, die ja auch noch mit Festplattenrekordern die Folgen bei sich aufnehmen oder in verschiedener Art und Weise. Das ist ja auch quasi on demand. Wenn ihr dann noch mitdiskutieren wollt, wenn neue Folgen rauskommen oder auch sonst rund um Detektiv Con, dann schaut gerne bei unserem Discord-Server vorbei, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Ja, genau. Der Kanal Neue Folgen ist voll von Menschen, die gemeinsam sich die Folgen anschauen. Im Moment 15 Menschen, die jeden Abend gemeinsam vor dem Fernseher, vor der Mediathek, vor dem Livestream sitzen, gemeinsam gucken, gemeinsam diskutieren und gemeinsam sich darüber freuen, dass es endlich weitergeht. Das muss ich sagen, fand ich auch immer total spannend. Ich habe, weil ich halt nie live geguckt habe, sondern immer erst danach, habe ich das immer nachgelesen und ich fand das auch, das hat schon viel Spaß gemacht. So, ne? Also klar, wenn man live dabei sein kann, ist noch was anderes, aber auch wenn man das nachgelesen hat, so, dann habe ich gedacht, ah ja, das ist auch allen hier aufgefallen und so. Oder hier, ja, der Synchro oder der Witz oder so. Ja, das war schon ganz cool, das immer mal nachzulesen, ja. Und um einfach mal gleich den Schritt rüber zu wagen zu Anime in Deutschland, die Serie bei Kase bzw. Crunchyroll, dann kommen wir da gleich in einen Themenbereich, wo es auch vielleicht ganz schön gewesen wäre, die neuen Folgen in diesem Jahr noch auf DVD tatsächlich sehen zu können, wenn man denn nicht Fernsehen, Livestream oder Mediathek oder sonst irgendwas machen kann. Denn wenn wir die News im Rückblick betrachten, das war ursprünglich mal angekündigt, beziehungsweise der kommunizierte Plan. Wenn wir uns da die News im Rückblick ansehen, im Juni hatten wir, wie gesagt, die FSK-News, die ja eigentlich die Disc-News war, was schon auf den Disc-Release hingewiesen hat, wobei wir das letztes Jahr schon von ProSiebenMax gehört hatten, dass die TV-Ausstrahlung immer an den Disc-Release gekoppelt ist, deswegen war das noch nicht so überraschend dann. Dann kam Crunchyroll aber auf der Animagic mit ihrer News um die Ecke, eben 50 neue Folgen, das, was Kevin schon gesagt hatte, DVD-Box 17 und 18 erstmal und noch im Herbst 2022 auf DVD, damals auf der Animagic, war das die große News. Später im August wurde dann konkretisiert, 17 und 18 im Oktober, und dann hat Kase gesagt, ja, am 20. Oktober wird das erscheinen, was dann sich herausgestellt hat, wäre vor dem Fernsehtermin Richtig. gewesen. Und wir hatten ein Zeitfenster, wo das der angekündigte Plan war, dass sie vorher auf DVD erscheinen. Dann kam aber alles anders. Exklusiv gegenüber Con News wurde uns von Crunchyroll bestätigt, der Release der DVD-Box 17 verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Ein neues Datum steht leider noch nicht fest. Das neue Datum wurde dann später im November von Händlern ja angekündigt quasi oder festgelegt. Dort wurde, das ist der aktuelle Termin, den wir jetzt haben, da steht drin, jetzt ganz aktuell, DVD-Box 17 führt ein Release am 23. Februar 2023. Und DVD-Box 18, keine Ahnung, die war ursprünglich mal angekündigt für Januar 2023. Das wird jetzt sicherlich nicht mehr passieren, wenn die 17 erst Ende Februar erscheint. Ja, und das war quasi so mal einmal den Überblick, wie sich das entwickelt hat mit den Ankündigungen von den DVD-Boxen. Also wie gesagt, wir hatten dieses eine Zeitfenster, wo offiziell eine Ankündigung war, DVD-Box am 20., neue Folgen im Fernsehen, am 31., bis dann eben die Exklusiv-News bei uns kam mit der Bestätigung der Verschiebung. Das waren ganz wilde Zeiten voller Diskussion und Spekulation, als das alles so im Raum stand, oder? Es war ja auch echt, also ungewöhnlich, das ganze Prozedere. Also nicht die Ankündigung, dass man was auf DVD bringen will, aber die haben ja nicht nur gleich gedroppt 50 Folgen auf zwei Boxen, sondern auch noch das Datum mit dem 20. Oktober, wie du sagtest, im Zweifel sogar vor der TV-Ausstrahlung. Es war wirklich wild, es war sehr kurios und am Ende kam alles anders. Ja, verrückt. Aber es war so geplant. Mal. Ja, insgesamt muss man sagen, war das natürlich, ja, vielleicht jetzt nicht ganz so schön. Vielleicht hatte das noch was damit zu tun, mit dieser Umstellung, Kase, Crunchyroll, dass da vielleicht auch irgendwie die Abläufe nicht so ganz gepasst haben. Und wir haben da vielleicht jetzt bei Detective Conan einfach ein bisschen Pech gehabt, dass es so gekommen ist. Andererseits, ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir es dann bekommen im nächsten Jahr und dann auch im Anfang nächsten Jahres. Und wir sind ja jetzt aktuell noch versorgt bei ProSiebenMax. Insofern finde ich das nicht so dramatisch, aber es gilt natürlich wie bei vielem. Wenn irgendwie es Probleme gibt oder so, dann muss man das oder sollte man das klar kommunizieren. Und dann vielleicht sagen, okay, können wir diese Termine wirklich halten? Und weil das ist immer blöd, wenn man irgendwie was reinschmeißt in den Raum und muss das dann natürlich nochmal umwerfen. Also das wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn man Aber das ich muss aber nochmal. ehrlich sagen, für mich, also für mich, hat das den Hype aber irgendwie auch erhöht, oder nicht? Auf die neuen Folgen. Ja, ich weiß nicht. So ein bisschen. Irgendwie war ich dann erst richtig wild geworden dann mit DVD vor TV und dann what? Und dann hier und dann exklusiv, exklusiv, pam, pam, pam, ne? Und dann, wow, ich. Also Man das muss war schon, ja ja. dazu sagen, stimmt schon, ne? Also das ist natürlich, es kam alles ja auch so in diesen Zeitraum rein, wo es um die neuen Folgen bei ProSiebenMax geht, sondern das muss man ja immer zusammen sehen. Und das stimmt schon, so, da kamen ja auch dazu ständig neue Meldungen. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ja, wenn man immer wieder fast täglich, ja, wöchentlich was Neues liest dazu, Ja, Hammer. den Hype zu erhöhen, ja, das stimmt schon, ja. Aber ich glaube nicht, dass es eine Marketingmaßnahme war, um Nee, die gut. Zuschauerzahlen bei Nee. Prosimax zu erhöhen. Also das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber der Nebeneffekt, also bei mir hat es gewirkt. Es hat auf jeden Fall einen ganz neuen Twist reingebracht in die deutschen Fandiskussionen. Das kann Das man stimmt. wirklich nicht abstreiten. Ja, ich glaube, ich nutze einfach mal ganz schnell die Gelegenheit und bedanke mich auch bei Kase, Crunchyroll und auch bei ProSiebenMax für die Zusammenarbeit. Ne? Nächstes Jahr gerne wieder. Ne? Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf mehr. Ne? Vielen Dank. Wir haben euch lieb. Ganz genau. Bis ab dem 10. Januar, wie gesagt, ist Black Clover zu sehen. Dann ist die Ausstrahlung der sechsten Staffel offiziell beendet. Dann aktueller Termin 23. Februar, DVD-Box 17 mit den ersten 25 Folgen der sechsten Staffel, DVD-Box 18. Weiß man jetzt noch nicht genau. Neue Folgen auf Crunchyroll weiß man jetzt auch nicht. Auf jeden Fall erst nach der DVD-Veröffentlichung wahrscheinlich wieder, dass der Staffel 6 nachgeschoben wird. Und wie es dann mit Staffel 7 aussieht, dazu hat sich ProSiebenMax bisher nur zwei kleine Sätze entlocken lassen bei der Ankündigung zu Black Clover als Nachfolger. Da sagte der Sender nämlich: Wir würden Cool Kid doch nie im Stich lassen. Habt Geduld, wir sehen ihn wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist quasi unser neues Wir sind dran. Ja, genau. Aber tatsächlich, kleiner Einwurf. Die haben auf die Frage, naja, auf die Frage, die sie sich selber gestellt haben, auf die Frage, und was ist mit Detektiv Conan? Geantwortet. Also es ging nicht speziell um Staffel 7, eine mögliche, sondern um den Anime Detektiv Conan im Allgemeinen bei ProSiebenMax. Das kann also auch Ja, bedeuten, aber. dass was wiederholt wird. Theoretisch ja. Ja, stimmt. Ein paar Filme zweigeteilt und Theoretisch zensiert. Das sind ja, dann könnte quasi neun sein. Folgen. Warum? Oh, Ja. hätte ich das nicht sagen Dass sollen? ich das nie Ups. mitgemacht habe. Altes Trauma, alte Traumata werden geweckt. Ja. Ja, da hast du natürlich recht, aber wenn lesen wir mal so ein bisschen zwischen den Zeilen und vermuten wir Ja, mal, heute machen wir dann das. besteht die Hoffnung, dass es sich dabei um eine Aussage zu Staffel 7 gehandelt haben könnte. Gut, das kann es Und auch, ja. ja, und ich bin mir sicher, nein, obwohl, da jetzt nicht zu sein, wir hatten eine lange Pause zwischen 5 und 6, aber ich habe die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr, dass wir im nächsten Jahresrückblicks-Podcasts auch noch die ein oder andere News zu Staffel 7 besprechen werden, die es im Jahr 2023 geben könnte. Ja, zu Staffel 6 ja definitiv, ne? Ein paar Folgen laufen ja Ja. im Januar noch. Ja, und dann, wie gesagt, da, Staffel 6 laufen noch, zwei DVD-Boxen, Crunchyroll-Veröffentlichung, da, die wird uns noch ein bisschen beschäftigen, die Staffel. Also das wäre sehr schön. Würde ich mich anschließen mit dem Wunsch. Ja, sehe ich jetzt auch mal optimistisch die Worte und ja, denke mal, hoffe mal, dass sie diesen zwei Sätze nicht einfach nur so gedroppt haben und sich dann wie Jody einen Controller geschnappt haben, um zu zocken oder sind in die Spielhalle gegangen, sondern dass sie Ja, genau. wirklich ja, damit vielleicht schon begonnen haben, erste Weichen für eine weitere Staffel zu stellen oder so, oder ja, dass wir es mal in die Richtung lesen, dass sie da ja gerne weitere Folgen haben möchten, ausstrahlen möchten. Sie haben ja jetzt in diesem Jahr mit Staffel 6, wie gesagt, wenn wir uns an die Rätsel erinnern, haben sie ordentlich mitgefeiert und ich denke mal auch ProSiebenMax selber ist an einer weiteren Ausstrahlung von Detektiv Conan interessiert und ich hoffe, dass sie dann da dran sind und ich wünsche euch einfach mal alles Gute für die Verhandlungen und hoffe, wir sehen bald, ja, dann neue Conan-Folgen oder wie viel neu wir inzwischen schon haben. Das auf jeden Fall. Wir hatten bei der Serie bei Kase bzw. Crunchyroll aber auch noch Veröffentlichung von alten Folgen wieder, wo man sich jetzt vielleicht denkt, wenn man es gar nicht mitbekommen hat, huch, die DVD-Boxen waren noch durch, aber nein, es gibt seit diesem Jahr die Blu-ray-Boxen. Im Februar hatte Kase damals angekündigt, ab Sommer die Veröffentlichung von drei Blu-ray-Boxen erstmal, die Detektiv Conan dann erstmals auf HD zeigen werden. Im März wurde bekannt, die Blu-ray-Fassung wird die japanische Tonspur beinhalten, was ja ein großer Kritikpunkt war an den DVD-Boxen von Kase, weil damals die alten M4E-DVDs hatten Ja. ja noch UMU. Und jetzt wurde bekannt, die Blu-ray-Boxen sollen dann UMU haben, auch bei Kase. Wir hatten dann Release-Date im April angekündigt. Im Juni haben sie gesagt, ja, die Blu-rays haben nicht die deutschen Openings und Endings, also keine deutschen Lieder allgemein, weil man da auf das japanische HD-Remaster-Bild setzt quasi und dazu passen die deutschen Openings nicht. Im Juli erschien dann die erste Blu-ray-Box am 21. Juli. Im August wurde das Release-Date von Blu-ray-Box 2 bekannt. Die erschien dann am 15. September schlussendlich. Und die Blu-ray-Box 3, die hatten wir jetzt leider dieses Jahr noch nicht bekommen. Da hat sich das Veröffentlichungsdatum ein bisschen hin und her verschoben. Aktuell wird auch die Blu-ray-Box für den 23. Februar 2023 gelistet, zusammen mit DVD-Box 17. Ich würde mal vermuten, da könnte sich vielleicht auch noch was verschieben, aber das ist keine News, die wir dieses Jahr noch hatten. Auf jeden Fall, in diesem Jahr haben wir zwei Blu-ray-Boxen mit ordentlich Folgen upgegradet auf feinstes HD bekommen in Deutschland. Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, was Echt? die Blu-ray-Veröffentlichung angeht. Ist das unnötig mit der DVD-Veröffentlichung? Aber wenn man sich diese Folgen in HD so ansieht, in Aber dieser hallo. Blu-ray-Qualität, dann muss man schon sagen, das ist doch ein ziemlicher Hit. Also ich muss dazu was sagen. Ich muss einfach. Ich habe mir von der DVD, von der Kassett-DVD, die ersten drei Boxen geholt. Ne? Nur die. Weil ich dann dachte, na, also, ohne OMU und so, ja, ich weiß nicht. Ich habe hier die M4E-Dinger, die haben OMU dabei. Ich bin jetzt ganz gemein. Ich sage, das ist so fies. Die Kase-DVD-Boxen, die waren für mich auf einem Niveau wie die M4E-VHS. Also, tut mir jetzt leid, ne? Die hatten auch kein OMU, ne? Ich meine, VHS, klar, kann man ja auch nicht mehr umdrehen oder sowas, ne? Fand ich also nicht so schön, auf einem VHS-Niveau rumzudümpeln. Die Blu-ray. Die hat wirklich nativ, also ja, das Material ist natives 1080p, Full HD. Es sieht unglaublich aus. Die Untertitel sind nicht einfach nur, ich kenne jetzt den Fachbegriff nicht mehr, ihr werdet mir gleich sagen, Dankeschön. Das sind nicht einfach nur abgetippte Untertitel von dem, was sie sagen. Das sind komplette, aufwendig erstellte Neuübersetzungen des japanischen Originals. Ich bin begeistert. Untertitel, es gibt den Next Conan's Hint. Toll. Es sieht unglaublich aus, es hört sich toll an. Es ist toll zu lesen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin begeistert. Ich habe beide Blu-ray-Boxen auf genau gekauft und ich bin happy. Und was es ja auch gibt, ist die unzensierte Fassung, oder wie man sagt, nicht wahr? Ja, in der Tat. Und einige Folgen haben auch mittendrin dann eben auch mal kurz Japanisch. Und vor allem am Ende auch. Denn die Vorschau auf die nächste Folge ist manchmal in der deutschen Version, ich nenne es mal so, anders synchronisiert oder zusammengestellt worden, sodass man, wenn man die japanische Vorschau auf die nächste Folge, also die Blu-ray-Vorschau auf die nächste Folge anguckt, dann oft auch Japanisch hört mit deutschen Untertiteln. Ja, ich muss auch sagen, also insgesamt diese Veröffentlichung, die stimmt mich sehr glücklich. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt da auch den japanischen Ton bekommen, dass wir diese wirklich überragende Bildqualität haben. Das kann man wirklich nicht genug hervorheben, wie gut das aussieht. Muss man wirklich, wirklich sagen. Und bei mir ist es so ähnlich. Ich habe auch die DVD-Boxen, ich habe noch ein paar mehr. Aber ich werde auf jeden Fall auch jetzt weiter auf die Blu-ray setzen. Und bin sehr froh darum, wie es ist. Und ich meine, dann hat man sozusagen eine Nostalgie-Version auf der DVD mit deutschen Openings und dann halt Ja, in dem Fall dann halt nochmal auch die japanischen Openings und das halt auch jetzt in einer hervorragenden Bildqualität. Und das alles insgesamt, also dieser Release an sich, den finde ich total super, freut mich, mega. Was mich dann aber nochmal zu den News vorher bringt, mit den DVD-Boxen, wenn wir da jetzt neue angekündigt haben, und ich habe es auch schon mal im Newsblog gesagt, ich finde es schade, dass man jetzt nicht gleich sagt, ach, wir bringen so eine DVD noch irgendwie als Alternative raus, eine Blu-ray als Alternative zur DVD raus, wo wir halt auch die japanische Tonspur haben, wenn sie nicht auf die DVD draufpassen würde oder so, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt technisch nicht gut genug aus, aber wenn man, dass man jetzt halt weiter so diese DVD-Versionen veröffentlicht, ohne zumindest die Blu-ray als Alternative anzubieten, aktuell, finde ich ein bisschen schade. Das könnte man durchaus aus meiner Sicht auch machen, auch ohne ja, top abgetastetes, super HD-Material, wenn man das noch irgendwie als Alternative rausbringt. Das ist so ein Ja. kleines Manko, was ich so bislang habe, aber ansonsten, wie gesagt, dass jetzt die alten Folgen neu kriegen, das ist absolut super. Ich kann verstehen, was du meinst. Die Sache ist, meine ich aber auch, dass ja nicht alle Episoden schon ein Remaster bekommen haben. Und dann wäre auch die Zählweise völlig am Popo, denn die DVD-Box 17, die wäre ja nicht die Blu-ray-Box 17. Das wäre ja Blu-ray-Box 3 oder 4. Das wäre dann ganz komisch. Und was ich noch positiv erwähnen will, bevor wir gleich negativ werden, jetzt haben wir auch erstmals Mord bei Mondschein und den Nebelkobold als echte Special-Folge gesehen. Also nicht als zwei Folgen, als Doppelfolge, wie früher in Deutschland, sondern auf der Blu-ray hat man wirklich statt Episoden 11 und 12 eine lange Episode. Und statt 53, 54 eine lange Episode. Was ich auch ehrlich gesagt total geil finde. Aber die Nummerierung haben sie doch beibehalten, oder nicht? Genau, da steht im Menü, steht dann dran 11 plus 12, beziehungsweise 53 plus 54. Damit bleibt die deutsche Zählweise intakt. Aber man sieht, aha, da sind irgendwie zwei Folgen in einer Folge. Ja, in Japan haben sie damals auch, als sie von DVD auf Blu von VHS auf DVD umgestiegen sind, sind sie auch mit DVD Staffel 6 oder so eingestiegen und haben dann 1 bis 5 erst später veröffentlicht auf DVD. Also Oh. man kann auch vorher schon in der Boxen anders nummerieren, aber ich kann schon verstehen, warum Crunchyroll bzw. Kazé, ne, das nicht so macht. Andererseits ist es jetzt schon ein anderes Gefühl beim Einkauf, wenn man sich denkt, Box 17, aber keine Dings, Keine also Blu-ray, jetzt, wo es die Blu-rays gibt, man will dann warten, ne, so ein bisschen DVD-Boxen irgendwo. erwerben, ja, DVD-Boxen erwerben, fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Ja, also am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo eine finanzielle Entscheidung, ne? Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber für mich ist die DVD jetzt tatsächlich keine große Option mehr, jetzt irgendwie das weiterzuführen, das, was ich schon habe, sondern sage ich halt, ja, mein Gott, da warte ich jetzt noch 20 Jahre, bis wir dann bei der Blu-ray-Box 17 sind. So, das ist okay. Ja, also ich habe dann da die Zeit, das auszusetzen. Aber ja. Keine Ahnung, wäre ja natürlich ganz cool, wenn man das jetzt irgendwie gemacht hätte, aber mein Gott, wenn sie es jetzt nicht so machen, das ist dann halt so, ich kann es nicht ändern. Aber das macht mir dann natürlich auch ja, die Kaufentscheidung oder die Nicht-Kaufentscheidung sozusagen leichter. Ja. Ich muss es nochmal erwähnen, schaut euch die Special-Episoden an von Mord bei Mondschein und dem Nebelkobold so in einem Stück unglaublich hammergut. Und da verstehe ich nochmal mehr, dass Mord bei Mondschein für Episode 1000 das Remake erhalten hat. Hammer. Also als Special in dieser Stundenlänge ungefähr unglaublich gut. Unglaublich gut. Und diese Full-HD-Qualität, ey Leute, Leute, Leute, ja, anschauen, anschauen, anschauen, anschauen, vor allem der Nebelkobold, anschauen, anschauen, auf Blu-ray, jetzt, jetzt, nach dem Cast, bitte. Ganz ohne Nebel im Bild, ja. Kann man sich es jetzt anschauen. Ja, aber wirklich, ja, ohne, und ohne Kobold. Wo man natürlich auch reinschauen kann in gestochen scharfe HD-Folgen, ist bei Crunchyroll, denn dort haben sie tatsächlich im September die ersten 34 der HD-Folgen von der ersten Blu-ray-Box bei sich veröffentlicht. Im Dezember folgten dann weitere Folgen der zweiten Box, noch nicht ganz, dann kamen die erst restlichen später im Dezember nach. Dann sind jetzt aber insgesamt 68 Folgen auf HD, die bereits auf Blu-ray erschienen sind, jetzt auch bei Crunchyroll online in HD, auch ohne die deutschen Lieder, weswegen Crunchyroll etwas sehr Schönes gemacht hat. Sie haben nämlich die alten SD-Fassungen, die ja die auf der deutschen Version basieren, auch auf der DVD und mit den deutschen Liedern, die haben sie online belassen. Das haben sie zum Glück sofort so gemacht, sonst hätte man vielleicht die Sorge haben können, ah ja, wenn sie jetzt das Neue machen, dann kommen ja die Alten weg oder so. Das hätten sie ja auch machen können. Haben sie zum Glück aber nicht gemacht. Crunchyroll hat sich dafür entschieden, beides weiterhin anzubieten. Ein sehr toller Move. Das heißt, wenn man sich die Blu-ray-Boxen jetzt nicht kauft, profitiert man trotzdem von dieser HD-Veröffentlichung, indem sie jetzt auch bei Crunchyroll zeitverzögert online gekommen sind. Also ich hätte persönlich auch erwartet, dass wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein HD-Remaster 1080p, da ersetzen wir die alten Folgen mit, dass sie das nicht gemacht haben, finde ich auch richtig geil. Qualität, toll, ja. Lasse könnte schon spekulieren, was ich gleich sagen möchte. Ich finde aber wirklich ganz ehrlich schade, dass die OMU-Version dieser 1080p-Episoden nicht vorhanden ist. Auf Crunchyroll in Deutschland. Wer die will, muss zur Blu-ray greifen. Im Moment. Oder für immer. Ja, das stimmt. Das ist leider der einzige Vorteil, den die Blu-rays dann noch haben in dem Vergleich. Finde ich wirklich schade. Bin ich ehrlich. Aber ich freue mich für alle, denen es egal ist und die auch mal die geile Qualität erleben möchten. Übrigens, Nebelkobold und Mord bei Mondschein unbedingt anschauen. Wie ist denn eigentlich die Qualität, HD-Qualität bei Crunchyroll im Vergleich zu Anime On Demand damals mit 1080p plus? ich würde es so gerne vergleichen, kann ich aber nicht, weil wir ja Anime On Demand erstens leider nicht mehr haben und zweitens bei Anime On Demand waren die Folgen ja nur in 480p verfügbar. Ja, da hat man schon einen ganz schön großen Sprung gemacht. Trotzdem trauern wir auch in diesem Jahr noch ein bisschen Anime On Demand. Hinterher haben wir es auf diesem Wege auch noch mal erwähnen können. Ja, werden wir. Aber wir kommen noch zu den Filmen. Ich glaube, da kann man das dann noch mal erwähnen. Das stimmt. Als erstes haben wir da nämlich beim Anime in Deutschland Film 25 im Kino. Letztes Jahr ja schon angekündigt, Film 25. Und dann später im Japan-Bereich kümmern wir uns um seinen japanischen Release. Jetzt aber zuerst mal den großen, wichtigen Deutschland-Release. Im März wurde da angekündigt, dass der Film als Teil der Kaze Anime Nights laufen wird. Ende Mai 2022, nämlich am 31. Mai, in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Wir schreiben dann mal Deutschland, aber es ist ja eigentlich der deutschsprachige Raum im größeren Sinne. Dann im März kam auch ein deutscher OMU-Trailer. Im April wurde da angekündigt, eine ganz, ganz große News, die sehr wichtig war. Es würde eine Fanpremiere geben an einem Tag in 5 deutschen Städten zu Film 25 bereits am 20. Mai im Kino. Und einer von uns war ganz, ganz, ganz, ganz, ganz hautnah dabei, denn diese Fanpremiere in Hamburg, im Hamburger Kino, in einer der 5 Städten, wurde moderiert von Philipp und Kevin von connews.org. Kevin, wie war das denn für dich, dieses Event so in der Form nochmal ganz viel näher begleiten zu dürfen? Ja, also ich war so hautnah dabei, dass ich keine Gänsehaut bekomme. In der Tat, Cinemax, Hamburg, Dammtor, Philipp und ich, vorher von Crunchyroll im Homeoffice gebrieft worden. Das Quiz hatten wir uns ja auch ausgedacht für vor Ort. Und da haben wir Gewinne verlost, wir hatten eine Tasse verlost, Plüschtiere, Kugelschreiber, Untersetzer, ich meine auch ein paar Anime-Folgen. Wir haben alles rausgehauen, was wir hatten. Am Ende nochmal Kinoplakate, gedruckte, sehr hochwertig gedruckte, verteilt, an alle verschenkt. Es war wundervoll. Philipp am Mikrofon, unglaublich gut. Man hat ihm die jahrelange Conncast-Moderation ansehen und vor allem anhören können, in der Tat. Wir hatten beide so viel Spaß. Es war traumhaft, wirklich. Es war wirklich traumhaft. Ich bin kein Publikumsmagnet, der Film aber zum Glück schon. Demnach war das Kino beinahe komplett ausverkauft. Nur ganz vorne waren ein paar Plätze frei. Die habe ich dann genutzt, um die Schuhe ausziehen zu dürfen. Nee, also ganz ehrlich, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Freitag, 20. Mai, Fanpremiere, exklusive Kinopremiere, Film 25 auf Deutsch. Wow. Ich werde das nie vergessen. Philipp wird das garantiert auch nie vergessen. Ich danke allen, die da waren, allen, die so fieberhaft mitgemacht haben beim Quiz. Es war erstaunlich auch, wie viel ihr eigentlich gewusst habt. Also klar, uns war schon klar, da kommen echte Fans, aber ihr habt echt die Hütte abgerissen. Formidabel. Hammer. Hammer, Hammer. Vielen Dank, vielen Dank. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an Crunchyroll, dass sie die Fanpremiere quasi jetzt neu eingeführt haben für die DetectiveCon-Franchise dieses Jahr. Und natürlich auch großer Dank an Crunchyroll, dass connews.org in Form von Philipp und Kevin in dieser Form an den Fanpremieren beteiligt waren. Ja. Muss man ja ganz klar dazu sagen. Ja, ja, vielen Dank. Also ich möchte dazu sagen, Crunchyroll oder ein Kasee-Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt kam auf uns zu, in Empfehlung eines Crunchyroll-Mitarbeiters. Hey, ja, die könnten da was, die können da was, die kennen sich aus. Vielen Dank an René, vielen Dank an Justin, vielen Dank an Anna. Ihr drei seid echt die, wie sagt man heutzutage, GOAT, ne? Greatest of all time. Ihr drei habt wirklich, wow. Ich liebe euch drei, alle gleichermaßen. Und ohne jetzt eine Ankündigung zu machen, ich sag nur mal so, die Fanpremiere in den 5 Kinos lief gut. Ja. Lass ich mal so stehen. Mal gucken. Ja, das kann ja, gut zu wissen, Kevin. Lief gut, ja. Ja, das ist doch immer gut zu wissen. Also ich hab's leider nicht zur Fanpremiere persönlich geschafft. Sonst wäre ich auf jeden Fall auch da gewesen, hätte mir euer Spektakel angesehen. Aber ja, war leider nicht möglich. Aber ich habe mich umso mehr gefreut halt für die Leute, die vielleicht sogar in der entsprechenden Stadt wohnten und das dann live miterleben konnten. Und ja, allein halt die Fanpremiere an sich, dass der Film früher gezeigt wurde, war ja ein Event, was man auf jeden Fall hätte mitnehmen können oder sollen. Und ja, würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir das ja beibehalten, eventuell in ja den gleichen Städten, vielleicht noch mit ein paar mehr Städte oder so, mal schauen, was Crunchyroll sich da so ausdenkt. Und ja, ich sage auch nochmal vielen Dank im Namen von Conny News, dass unsere beiden Moderatoren dabei sein durften, dass die das machen durften. Eine riesige Ehre. Ich habe mich so gefreut und ja, würde mich freuen, wenn das im nächsten Jahr vielleicht wieder der Fall ist. Also auf jeden Fall super Event und ja, hat bestimmt bei allen nur für ja positives Feedback gesorgt. Also selbst wenn Menschen dabei waren, da waren natürlich viele dabei, die nicht im Cosplay waren, die nicht gewonnen haben, alle haben gewonnen in dem Sinne. Erstens Fanpremiere, zweitens Poster für alle. Wir hatten genug über, wir haben noch da, ich habe dem Cinemax-Typen auch noch ein Poster gegeben, ne? War ja auch in Ordnung, der war nett, hat unser Mikrofon repariert, ja, haben alle was bekommen, alle haben was bekommen. Und jeder, der da war, denkt dran, euch ist der Erfolg zu verdanken und ihr wärt auch mit ein Grund dafür, dass es vielleicht wiederholt wird. Ne? Also, es lief gut, es lief gut. Ja, dann bitte auch noch in Frankfurt. Die anderen Orte waren mir zu weit weg. Ja, Aber es ist auf ja. jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine super Sache. Also ich freue mich ja auch für alle, die da waren, ne? Ich wäre auch gerne da gewesen. Wie gesagt, war halt jetzt ein bisschen zu weit weg. Das ist halt manchmal so. Aber es war trotzdem, das mitzubekommen, auch auf Instagram und so, es ist super. Also ich glaube, das habt ihr sehr gut gemacht und ist wirklich. Ey, man kann es gar nicht genug betonen, wie geil das eigentlich ist, dass es sowas gibt, dass das Crunchyroll sagt oder Kase, dass man sich da hinsetzt und sagt so, hey, so eine Fanpremiere für Detektiv Conan, das ist das, was wir wollen und dass es dann noch gut ankommt, ja, perfekt. Also, Ja, aber dann noch super. zu sagen, hey, wir kennen jemanden, der in der Nähe von Hamburg wohnt, oder wir kennen da welche, die da von connynews.org, schreibt doch mal denen, die können da bestimmt was drehen, und also unglaublich. Ich war echt von den Socken, dass an uns gedacht wurde, dass wir empfohlen worden sind und dass wir dann auch tatsächlich Teil des Ganzen sein durften. Unglaubliche Ehre. Unglaublich schön. Ich werde für immer dran denken. Ehrenwort. Und wenn man die Fanpremieren leider, aber verständlicherweise vielleicht verpasst hat, dann konnte man Film 25 in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in über 100, 150 Kinos sehen. Am 31. Mai kam die Halloween-Braut da in die Kinos als Teil der Kase Anime Nights. Und dann später auch noch, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen, im August wurde Film 25 zusammen mit Film 24 auch nochmal auf der Animagic gezeigt und dann im Oktober auch nochmal im Filmpalast Kassel die beiden Filme als Teil einer Fanpremiere, wo dann zu hoffen ist, dass bei diesen verschiedenen Terminen dann hoffentlich jeder deutsche Fan, der den Film im Kino oder kinoähnlichen Setting sehen wollte, ihn dann hoffentlich auch sehen konnte. Ja, bei der Kinoaufführung war ich dann auch dabei und ja, hat mich wirklich sehr gefreut, Conan wieder in Deutsch im Kino zu sehen. Also echt, ich sag's jedes Jahr, glaube ich, wieder, es ist ein Highlight und vor Jahren war da noch nicht dran zu denken, dass es überhaupt mal passiert und dass es jetzt passiert und ja, Conan begleitet einen schon so lange und jetzt hier Film 25 auch schon eine massiv richtig gute Zahl. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich mich über Film 1 bis 4 gefreut habe und jetzt haben wir 25 schon. Also sehr schön und ja, richtig gut, dass es dann auch so oft dann im Kino lief und auch auf der Animagic und dann in Kassel da nochmal gesondert. Also sehr schön, dass Conan da immer vertreten ist und ja, so fleißig geschaut werden kann. Fleißig geschaut werden kann der Film auch in unserem nächsten Segment. Der Anime in Deutschland, die Filme bei Kase, Crunchyroll und ProSieben Max. Da bei Film 25 hatten wir noch im Mai die erste News zur deutschen Disc-Veröffentlichung des Films. Auf DVD und Blu-ray wurde voraussichtlich angekündigt für den 1. Dezember 2022. Im November kam dann auch die FSK-Freigabe für den Film. Soweit, so gut, alles wie erwartet, natürlich 12, wie auch der Kinorelease schon die 12er-Prüfung hatte, so wie alle Filme die 12er-Prüfung haben, außer ja, Film 2, genau. Im November kam dann aber die News, dass Film 25 muss leider doch verschoben werden auf Februar 2023. Völlig ganz merkwürdig, plötzlich kam das per News und im Newsletter von Crunchyroll bzw. Kase. Dann wurde aber zurückgerudert in der Pressemitteilung und dann auch haben wir dann auch nochmal nachgefragt bei Crunchyroll. Es wurde dann zurückgerudert und gesagt, er kommt am 15. Und auch übrigens, diese vorige Meldung war ein Fehler. Und auf der Webseite wurde es dann auch korrigiert. Im Newsletter sieht man noch den alten. Also die News wurde auf der Webseite umbenannt von Halloween im Februar zu Halloween zu Weihnachten. Aber im Newsletter, den wir in unserem E-Mail-Programm haben, ist natürlich noch die alte News zu sehen. Und dann tatsächlich am 15. Dezember ist der Film dann auch auf Disc in Deutschland erschienen, auf DVD und Blu-ray. Das ist natürlich alles toll. Und wir wären eigentlich auch fast hingekommen, dass es mit weniger Verschiebungen und so und hin und her als bei Film 24 auskommt, wenn dann nicht diese plötzliche komische Sache im November passiert wäre mit dieser Februarverschiebung, die es dann gar nicht gab. Also das ist ja jetzt schon einen Monat oder so her, ja knapp. Aber das verwirrt mich noch immer, wie das bei so einem großen professionellen Publisher wie KZ, beziehungsweise dann ja schon Crunchyroll, wie sowas passieren konnte. Ja, das ist ja nicht einfach nur ein Tippfehler, sondern richtig mit News und Überschrift und so. Das war ja alles scheinbar irgendwie geplant. Also da ist intern ganz schön was schiefgelaufen. Mhm. Sehr schade. Ja, genau. Also da war ja quasi dann auch ja, also ich sage es mal ganz böse, da braucht man ja eine Korrektur von der Korrektur, ne? 15. Dezember, 1. Dezember war ja auch mal, dann Februar 2023, also ja. Aber es war so, ja, da ist was schiefgelaufen. Zum Glück haben wir nachgefragt. Das ist auch leider mal wieder eine Sache. Letztes Jahr hatten wir mal sowas Einmaliges, eher Erstmaliges, wie so der der Fehldruck von der Lone Wolf Edition. Und dieses Jahr haben wir vielleicht erstmalig, dass ein Film verschoben wurde und dann, ach nee, doch nicht, und wieder vorverlegt wurde. Also was ganz Kurioses. Ich hoffe, das bleibt bei diesem einmaligen Mal und dass dann bei Film 26 potenziell die Kommunikation dann keinen so einen Fehler enthält. Aber auf jeden Fall toll. Der Film, das hätten wir uns ja auch vor einigen Jahren nicht ausmalen können, als ich hier angefangen habe, mit dem Concast dem beizutreten, waren wir noch in diesem Jahr, der Film kommt im Herbst, im übernächsten Herbst von dem Kino-Release. Also nicht mal der Herbst im selben Jahr, sondern der Herbst im folgenden Jahr. Und jetzt sind wir so, ja, Film im April in Japan im Kino, dann im Mai bei uns in Deutschland und dann im Dezember hier bei uns in Deutschland auf Disc. Also, dass wir da hingekommen sind, Wahnsinn. Toll. Ja, richtig geil. Vielleicht noch eine Fanpremiere vorher, ne? Ja, vielleicht, ne? Ja, mega. Wäre schön, ja, geil. Also es hat sich echt was getan. Zum Positiven natürlich. Und für den Vorverlegungen hat, glaube ich, keiner was. Aber ja, ich bin auch der Meinung, hätte nicht losgetan eigentlich, ne? Mit dem Februar und so und ja. Ja, sonst wäre es eigentlich Kommunikation viel besser gewesen als bei Film 24. Eine Sache muss man dann aber leider noch anmerken, die ist dann doch ein kleiner Rückschritt inzwischen, denn wir haben das eigentlich so gehabt, als es noch Anime on Demand gab, dass der Film zur Disc-Veröffentlichung dann auch zeitgleich, beziehungsweise manchmal schon ein paar Tage oder Woche vorher beim Streamingdienst Anime on Demand zur Verfügung stand. Das ist jetzt schon bei Film 24 nicht der Fall gewesen und jetzt auch bei Film 25 muss man leider sagen, zum Disc-Release hin gab es keine Streaming-Veröffentlichung bei Crunchyroll von Film 25. Bei Film 24 haben wir es jetzt so, dass der inzwischen nachgereicht wurde dieses Jahr, Ende September, also fast ein Jahr nach der Disc-Veröffentlichung und man muss sagen, Crunchyroll hat auch Film 23 nachgereicht, was sie groß angekündigt haben. Da hatten wir in den News-Podcast ja auch schon mal drüber geredet, dass der Film war ja eigentlich schon im September 2020 bei Anime On Demand damals noch erschienen. Dann wurde Anime On Demand offline genommen und dann haben sie uns fast ein Jahr nach der Schließung von Anime On Demand erst Film 23 dann wiedergegeben, dass im September 2022 passiert, am 15. September Film 23, wie gesagt, genau, eigentlich fast genau zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Anime on Demand der ursprünglichen und dann auch am 22. September Film 24 bei Crunchyroll. Wie gesagt, im Dezember 2021 war der Film auf Disc erschienen und jetzt Film 25 auf Disc im Dezember 2022 und dann, ja, wenn wir nach dem bisherigen Muster gehen, dann wahrscheinlich im September 2023 erst auf Crunchyroll. Das ist natürlich immer noch top im Vergleich zu dem, was wir früher mal hatten in Deutschland. Ist aber schon ein bisschen schade, dass wir da von der Ära Anime on Demand in diesem Bereich zumindest einen kleinen Rückschritt gemacht haben. Traurig, aber leider wahr. Ich meine, ich kann das ja sogar verstehen, dass man irgendwie sagt, ich möchte das nicht zeitgleich releasen, weil ich erst dann, keine Ahnung, gehen die Leute erst ins Kino, das wäre ja der normalste Weg, so, es gibt den Film im Kino, dann mache ich irgendwie 8 Wochen später, bringe ich den auf Disc rauf, dann kaufen sich die Leute die Disc und dann 8 Wochen später, so, na, gibt es den dann auch auf Crunchyroll und dann brauche ich halt ein Ja, Crunchyroll-Abo, über um den zu ein, zwei kaufen. Jahre ein Ja, und bisschen, das ne? ist, ja genau, das, so kann man das, finde ich, machen, aber wenn man dann doch so lange wartet, gerade weil es halt wirklich, es ist halt ein Rückschritt, ne, so zu vor 2 Jahren, 3 Jahren Anime on Demand, wo das dann immer, fast immer wirklich zeitgleich gekommen ist, manchmal ja sogar früher war, schon auf Anime on Demand, ein paar Tage bevor es dann auf Disc erschienen ist, also das ist dann schon sehr schade, dass das nicht mehr beibehalten worden ist und fast ein Jahr oder noch länger, das alles viel zu lange, keinesfalls mehr als 6 Monate darf da dazwischen liegen. Also das im besten Falle sehr zeitnah an der Disc-Veröffentlichung. Da würde ich auch sehr für plädieren, dass wir da in Zukunft wieder hinkommen. Das wäre sehr Ja, wünschenswert. ja. Ja. Also ich möchte jetzt nicht gemein klingen oder so. Ich meine, ich habe das mal irgendwo auch gelesen, den Satz ein bisschen fies formuliert vielleicht, aber Conan war bei Kaze einer der Megakracher, ne? Mit, ja, ich sag mal jetzt mit Dragon Ball, Sailor Moon und One Piece. Aber bei Crunchyroll ist Conan halt ein Ding von vielen, ne? Von vielen. Dinge, die auch vielleicht auch besser laufen, ja, nicht nur vielleicht, ne? Und ja, dann scheint das nicht mehr so dieser gezwungene Fokus zu sein, wenn ich jetzt mal ganz gemein sein darf, ne? Dann hat man halt vielleicht eine Priorität woanders oder so und dann, aber ein Jahr warten oder so, finde ich auch viel, viel, viel zu lang. Ich wünsche mir da auch bitte eine Rückkehr. Vielleicht hatte auch das auch was damit zu tun, dass wir bei Anime On Demand ja damals eine Kaufoption hatten. Man konnte sich bei Anime On Demand Ah, ja die ja, stimmt. Filme Stimmt. nicht nur im Abo holen, sondern auch fest kaufen. Und Und vielleicht leihen, dachte man sich bei, genau. ja, und leihen. Und vielleicht dachte man sich damals bei Kaze, ja, wenn wir das jetzt zu lange nach der Disc-Veröffentlichung machen, dann nutzt niemand mehr bei Anime On Demand die Kaufoption. Und vielleicht war das darauf abgezielt. Naja. Also kann man nur spekulieren. Also die Filme waren damals trotzdem Topseller. Bei Kaze, meine ich, hatten wir dann auch ab und zu mal die Jahresendcharts und so. Ja. Also die Filme auf Disc haben sich immer noch top verkauft, auch wenn es die bei Anime On Demand im Stream gab. Also ich glaube, da der Überschnitt ist jetzt nicht so groß. Ich glaube, es ist jetzt nichts, was man in den Zahlen wirklich spüren würde, an Leuten, die jetzt sagen, oh, jetzt der Film bei Anime On Demand, jetzt kaufe ich mir nicht mehr auf DVD. Ich glaube, die Leute dieser Zielgruppe, die sich Filme auf DVDs kaufen, die kaufen den auch, egal ob der Film jetzt eine Woche nach Disc Release oder 9 Monate nach Disc Release auf Streaming kommt, wäre meine Ja, Vermutung. sag's Von, ja. bitte nicht Crunchyroll, aber ich habe mir jetzt, ich glaube, 24 Filme schon gekauft. Ich werde mir auch 25, 26, 27 kaufen. Wahrscheinlich sogar unabhängig vom Preis, ja, aber man hört ja dann nicht einfach auf. So. Na, der ist auch Ja, angeschrieben, wenn man genau. das mal so, Ne, aber ne? darauf wollte ich auch so hinaus. Ne, so, also man kauft ja nicht dann irgendwie so lange eine Serie, ne, und sagt dann halt, ja, jetzt höre ich auf. So, ne. Dann kann man dann natürlich auch als Publisher sagen, ich höre den Preis ein bisschen oder ich bringe es dann erst später, die Leute kaufen es eh. Ja, so, ne, das ist natürlich dann auch irgendwie so eine Sache, aber ja, ich hoffe mal, dass das ja keine Schule macht, sondern dass man das eben zeitnah rausbringt, ja. Man muss aber auch fairerweise sagen, die Filme werden ja seit über 10 Jahren in Deutschland veröffentlicht. Und dafür ist der Preis ja nicht so, also man hat den Preis ja wirklich lange gehalten auf dem Level, ne? Dafür. Also der Anstieg ist ja jetzt ganz neu. Ja, ich sag mal 25 Euro, 24 mal 20 Euro, dann jetzt eben beim 25. 25 Euro passt ja sogar, ne? Ja, also wenn man das 10, 11, 12, 13 Jahre immer auf demselben Niveau hält, ja, möchte ich nicht allzu nachtragend sein. Aber es gab einen Preisanstieg. Kann man nicht von der Hand Ja, weisen. solange sie das nicht an den Preisanstieg nicht 1:1 übernehmen mit der Filmanzahl, also dass wir dann für 26 dann 26, Ja. 26 Euro zahlen und dann Film 27, 27 Die Euro. Konnensteuer. Ja, genau. So für jeden mehr veröffentlichten Film Euro mehr. Nee, also, das hoffe Oh, ich dann nicht. graut es mir vor Film 100. Ja. Und gut wäre ja auch, man zahlt pro Minute. bring den. Wenn der Film 102 Minuten geht, 102 Euro. Ja, bitte, ne? bring den nicht noch auf Ideen. Ne? Also früher gab es das ja beim Fernsehen, hat man immer Centmünzen oder Euromünzen, nee, Mark damals noch reinschmeißen müssen. Immer reinwerfen, wenn man weitergucken will. Um ne? Gebühren zu bezahlen und dann. Naja, die Zeiten haben wir Gott sei Dank überwunden. Dieses Jahr ist auch ein weiterer Film zu uns nach Deutschland gekommen, was vielleicht ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil es ist kein richtiger neuer Film, sondern es ist ein Kompilationsfilm, eine Zusammenfassung von Anime-Episoden. Das hatten wir ja auch letztes Jahr schon, nämlich das scharlachrote Alibi. Lief im Februar 2021 in Japan im Kino. Da hat es vorbereitet auf Film 24. Crunchyroll und damals noch Anime On Demand hatten den Film dann auch UMU auf ihre Streaming-Plattform gebracht im letzten Jahr. Diesen Februar 2022 wurde dann von Kase angekündigt, hey, das scharlachrote Alibi, wir veröffentlichen das auf Disc und mit deutscher Vertonung. Und das kam dann auch tatsächlich im Mai, wurde angekündigt am 21. Juli und dann parallel zu DVD-Box, Blu-ray Box 1 erschien dann das scharlachrote Alibi in Deutschland mit deutscher Vertonung auf Disc am 21. Juli. Eine tolle News, mit der man jetzt nicht unbedingt hätte rechnen können, weil das sind eigentlich alles Folgen, die sind nie auf Deutsch erschienen. Das heißt, man konnte nicht einfach auf alte Synchro zurückgreifen, sondern musste alles neu synchronisieren. Und es ist ein Vorgriff. Es sind Folgen, wir greifen 100 bis 300 Folgen in die Zukunft von dem, wo wir im deutschen Anime-Stand sind. Trotzdem hat man sich entschieden, nein, wir belassen das nicht einfach UMU auf unseren Streaming-Plattformen, sondern wir vertonen es und wir bringen es auf Disc rauf. Und diese Entscheidung finde ich toll. Ja, finde ich auch. Also hat mich sehr gefreut, das scharlachrote Alibi zu hören und dann auch zu besitzen, weil, ja, das ist mal, ich sag mal, was anderes und ist trotzdem, ja, nicht weniger wert in meinen Augen. Also ich freue mich immer, wenn wir Sachen von Conan bekommen, auch Specials oder so. Würde mich auch freuen, um hier mal den ganz alten auszugraben, wenn wir die damaligen Magic Files alle noch bekommen könnten aus dem Jahre. Ich weiß es nicht. Da würde ich mich auch drüber freuen. Und jetzt hier über das scharlachrote Alibi mit, ja, dem Fokus auf der Familie Akai, die wir, wie gesagt, Lasse hat es gesagt, so noch nicht aus dem Anime kennen, hat mich trotzdem gefreut. Ich als Manga-Leser kenne ja die entsprechenden Personen und dann da eine deutsche Vertonung zu bekommen, war sehr schön, hat mich sehr gefreut, dass man das jetzt auch in, ja, Auffrischung auf Film 24 dann genießen kann und sich dann da sozusagen auch wie die Japaner zu fühlen und dann erst das eine und dann das andere sehen zu können. Also für mich persönlich war es ehrlich gesagt nicht unbedingt eine Überraschung, dass man das scharlachrote Alibi auch noch im Nachgang synchronisieren würde. Für mich war eher die Überraschung, dass man das überhaupt bei uns online zeigen würde, bei Crunchyroll und Anime On Demand. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also gar nicht. Ich habe mich natürlich gefreut, ne? Logisch. Ne? Naja, gefreut habe ich mich auch. Also ich finde, das ist, finde es gut, dass wir es überhaupt haben. Es ist ja immer dem Zuschauer selbst überlassen, ob ich es mir anschauen möchte oder nicht. Ne? Also wenn ich jetzt nur auf dem deutschen Anime-Stand bin, dann sage ich halt, naja gut, brauche ich nicht. Andererseits, wer so immer die Filme regelmäßig guckt, der wurde eh schon jetzt die letzten Jahre immer wieder gespoilert in irgendwelchen Filmen mit irgendwelchen Charakteren, die auftreten. Oder versteht erst jetzt langsam so, ja Moment mal, wer ist jetzt eigentlich hier wer? Und hat jetzt bei den neuen Folgen erstmal so den Auftritt von Kirk so mitbekommen. Ja, das sind halt so Sachen. Wobei ich weiß gar nicht, ob die relevant für den Film ist, aber auf jeden Fall, das ist natürlich so eine Sache, das bleibt dann jedem selbst überlassen, ob ich mir das anschaue oder nicht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, es mal anzuschauen, ich habe es angeschaut, ich fand es super und auch, dass das online verfügbar war, ja, super. Also ich fand es gut, dass es online verfügbar war und mich hat es eher andersrum gewundert, dass vielleicht eher sich der Disc-Verkauf sozusagen gelohnt hätte, weil es ist ja, wie gesagt, kein wirklicher Film und da hatte ich am Anfang so meine Zweifel und so gedacht, ja, ob sich das große Leute auf Disc zulegen würden. Wir hatten ja den Preis vorhin schon angesprochen. Da ist ja so als Streaming-Anbieter sozusagen, wenn man den dann mitgucken kann bei Crunchyroll, ist das ja eine deutlich einfachere Variante, als wenn man dann sagt, okay, ich weiß nicht, was das ist. Es ist Conan, ich bin Conan-Fan. Ich gebe jetzt mal hier die 25 Euro dafür aus und gucke mal, was das ist. Ja, das könnte ich mir schwierig vorstellen. Hat zum Glück alles super geklappt und bei mir stellt sich die Frage nicht. Klatsch irgendwo Conan drauf, ich kaufe es. Ja, und deswegen, ja, war bei mir eher das so der Gedankengang, aber es ist schön, wie gesagt, dass es beides gibt, dass es online im Streaming das gibt, auf Disc-Variante. Sehr schön, dass wir ja jetzt sozusagen auch diese Form der Conan-Unterhaltung zu uns nach Deutschland in deutscher Variante dann auch bekommen. Und dann schlagen wir bei den Filmen wieder den Weg zurück zum Fernsehen, denn wenn man sich nicht mit Disc und Streaming rumschlagen will oder das nicht kann oder möchte, dann kann man auch einige Detektiv-Conan-Filme bisher im Fernsehen sehen. Und so war es auch dieses Jahr wieder. Dort haben wir nämlich am Karfreitag Film 15 bis 20 sowie den Detektiv-Conan vs. Lupin III Crossover-Film an Karfreitag als Marathon bekommen. Film 15 bis 20 gab schon mal im Fernsehen alle, aber das Lupin-Crossover war da eine Free-TV-Premiere. Danach hatten wir dann im August jede Woche einen Film. Da kam Film 21 bis 23. Dann nochmal. Dann kam im Fernsehen auch das Scharlachrote Alibi. Relativ kurz nach Disc-Release dann da auch die Free-TV-Premiere. Danach dann auch noch die Free-TV-Premiere von Film 24. Und dann ganz nochmal am Ende vom September, was eigentlich ein TV-Special ist, aber wir listen es hier trotzdem mal auf, ist nämlich die Free-TV-Premiere von Lupin the Third vs. Detective Conan The Special. Das heißt, da hat ProSiebenMax dieses Jahr auch wieder sich nicht lumpen lassen und für Detective Conan-Fans einige Sachen auch im Bereich Filmen im Free-TV parat gehabt. Ja, und teilweise ja auch bevor die überhaupt online bei Crunchyroll verfügbar waren. Ja, das stimmt. Zum Beispiel der 24. Film. Ja. Das war dann am 9. September, wurde der ausgestrahlt. Das ist für mich der größte Witz eigentlich. Ja, wer gerade eben bei den News aufgepasst hat, dann erst am 22.09. bei Crunchyroll verfügbar. Man muss ja sagen, bei auch DVD und so Streaming schön und gut, aber es so im regulären Fernsehen zu haben, ist natürlich auch noch was anderes. Und auch gerade für die Popularität von Detective Conan bei ProSiebenMax und das Franchise bei ProSiebenMax natürlich auch eine wichtige Sache, dass das bisher gezeigt wurde und dass ProSiebenMax da auch weiterhin darauf setzt, Conan im Fernsehen zu zeigen, ist sicherlich für das Franchise und für die Serie allgemein nur positiv. Ja, ich zitiere einen sehr coolen Typen. Das Fernsehen ist ein Multiplikator. Liebe Grüße. Steffen Hautog. Oh, liebe Grüße an ihn hier an dieser Stelle. Ja, aber recht hat der Mann. Also im Fernsehen ist immer noch mal was anderes. Und ja, ich hatte an dem Karfreitag was anderes vor, weil es ja nun mal Ostern ist. Da kommt man mit der Familie zusammen. Da war ich dann also nicht unterwegs, nicht zu Hause. Aber wenn ich zu Hause gewesen wäre, ich glaube, ich hätte das wirklich gemacht, diesen Conan-Fernsehtag und mich dann da hingesetzt und einfach nur alle Filme hintereinander weggeschaut. Also die Ausdauer habe ich einmal im Jahr oder vielleicht auch an mehreren, wenn sie das hier so Ostern, Weihnachten bringen wollen, können sie das gerne machen. Ja, also ich habe es, wie gesagt, noch nicht mitgemacht, aber es freut mich immer sehr, wenn Conan-Filme im Fernsehen laufen und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich da eben entsprechend stundenlang von Conan berieseln zu lassen, begeistern zu lassen, dann sehr, sehr gerne. Dann haben wir noch im Juni die Neuigkeit, dass Crunchyroll Kase umbenennt. Ich musste mich sehr zurückhalten, dass ich gerade eben nicht so den Cliffhanger bei dem Film gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, aber wir wissen jetzt schon, Film 26 wird nicht Teil der Kase Anime Nights sein. Denn es gibt keine Kase Anime Nights mehr. Es heißt ab jetzt Crunchyroll Anime Nights im nächsten Jahr. Und auch sonst verschwindet die Marke Kase überall. Wir hatten das ja schon letztes Jahr, es hat sich angedeutet. Crunchyroll ist ja seit längerem Besitzer oder Mehrheitsanteilseigner der Viz Media Europe. Und da gehörte ja auch Kase dazu. Das war also schon lange die Mutterfirma. Da hatten wir das letztes Jahr. Crunchyroll hatte den ganzen Konnenkatalog bei sich raufgeschaufelt und dann Anime On Demand auch abgeschaltet. Und diese Konsolidierung geht jetzt weiter, auch in der Umbenennung. Kase, das Wort Kase verschwindet vollständig. Nicht mehr Kase Anime Nights. Die Kase Online, die Webseite ist jetzt Crunchyroll Shop. Der Newsletter ist jetzt der Crunchyroll Newsletter. Kase Games, Anime, Manga ist jetzt alles Crunchyroll, einfach ohne die Unterscheidung, einfach nur Crunchyroll. Die Manga von Kase erscheinen unter dem Crunchyroll-Label, jetzt auch dann zukünftig DVD-Boxen und auch die Filme erscheinen mit dem Crunchyroll-Label. Das ist dann nach der Juni-Ankündigung immer weiter umgesetzt worden und jetzt effektiv in den letzten 6 Monaten ist dann jetzt das auch vollzogen worden. Also Kase ist jetzt eigentlich überall getilgt. Und jetzt ist das alles nur noch Crunchyroll. Das war natürlich zu erwarten. Trotzdem ist für diese, und es ist laut Crunchyroll, es geht alles so weiter. Da arbeiten dieselben Leute. Die heißt, die sitzen jetzt nur halt in dem Büro, wo an der Tür Crunchyroll dran steht, statt Kase, nur in Deutschland. Trotzdem ist es natürlich immer so, wenn so eine Umbestellung, Benennung, Konsolidierung und neue Führung, ein bisschen schade, beziehungsweise ein bisschen eine Zäsur, weil Kase als Marke hat uns sehr lange begleitet in diesem Bereich. Wir haben der Marke Kase auch viel zu verdanken als Con-Fans. Sie haben sehr viel Gutes für uns getan. Und wie gesagt, es waren die Kase Anime Nights, die erstmals Film 21 ins Kino brachten. Das war Kase damals. Wo sie noch nicht zu Crunchyroll oder irgendwas gehörten, wo sie Con erstmals bei uns ins Kino gebracht haben in der Form. Und auch wenn es natürlich so ist, ja, Firmen sind nicht eure Freunde und so und ja, alles klar, Konzerne und so, trotzdem blicke ich auf diese Angelegenheit doch mit einem gewissen Maß an Wehmut. Ja, kann ich verstehen. Ich persönlich hätte vielleicht, wenn ich da was zu melden gehabt hätte, versucht ins Gespräch zu bringen, naja, ob man nicht Kase als Manga-Marke behalten möchte. Aber offenbar möchte man ja Crunchyroll überall. Anime, Manga, was auch immer. Ja gut, dann ist das so. Ja. Absehbar ja, schade trotzdem. Dann kommen wir erstmal weg vom Anime und kommen zum Bereich der Manga in Deutschland. Da hatten wir erstmal unabhängig von speziellen Releases im Januar die News, dass Detective Conan 2021 in der Top 10 war der meistverkauften Manga-Serien von Egmont Manga und zwar auf Platz 2 tatsächlich. Auf Platz 1 war Chainsaw Man, damals noch ohne Anime, inzwischen läuft ja auch die Anime-Adaption, das heißt Chainsaw Man, sieht man jetzt, ist ein absolutes Hype-Franchise. Aber Detective Conan die solide Nummer 2, auch vor so anderen Titeln wie Bungo Stray Dogs, Quintessential Quintuplets, Sailor Moon Eternal Edition oder Kaguya-sama, die ja auch teilweise Hype-Animes haben. Das unterstreicht natürlich auch nochmal die Wichtigkeit von Con für Egmont Manga. Sie haben ja auch mal gesagt, ihre Nachdruckpolitik ist, wir drucken erstmal alles nach, was wir von Con nachdrucken müssen und dann gucken wir, was wir irgendwie für andere Serien nachdrucken, weil Con einfach für uns verkaufstechnisch so wichtig ist und das dann hier auch nochmal in den Top 10 Bestseller-Serien des Publishers zu sehen, ist natürlich für Detective Conan-Fans schön zu sehen und ich hoffe, dass es dann auch in der Zukunft so erfolgreich weitergeht. Ja, vielleicht noch die Rückeroberung Platz, oder was heißt Rückeroberung, aber vielleicht Eroberung Platz 1, das wäre natürlich doch irgendwie ein Neujahrsvorsatz für 2022. Würde mich freuen, wenn das klappt. Ja, das wäre sehr schön. Ich hoffe, vielleicht kriegen wir so eine News, das wäre schön, da würde ich gerne drüber reden in einem zukünftigen Podcast. Vielleicht ist ja einer dieser Releases, der ganz viel gekauft wurde und Conan so auf die 1 bringt, die Detective Conan Fan Edition. Da hatten wir im Januar die Top 5 der beliebtesten Detective Conan Fälle, beziehungsweise damit indirekt den Inhalt, genau, der Fan Edition exklusiv veröffentlichen dürfen. Wir hatten noch im letzten Jahr, das fiel ja alles noch im letzten Jahr, ja auch Platz 6 bis 25 von der Fan Edition Abstimmung veröffentlichen dürfen. Genau, die hat es dann leider. Kann man auch nur bei uns sehen. Also, wen das interessiert, der muss zu uns schauen. Die findet ihr nicht im Band, nirgendwo anders, nur bei uns. Ja, das stimmt. Die, ich würde fast sagen, leider, ich hätte es mir gewünscht, dass das auch im Band veröffentlicht wird, wenn er erschienen ist am 8. Februar. Nicht, dass ich traurig wäre, wenn ConNews.org exklusive Inhalte hat, das nicht, aber ich fände, das wäre ein cooler Zusatz gewesen für die Fan Edition. Die ist dann, wie gesagt, am 8. Februar erschienen. Dazu haben wir einen Themenpodcast gemacht. Ist natürlich auch ein Highlight, ein Sonderband, dessen Inhalt komplett von den deutschen Fans bestimmt wurde durch ein Voting und nicht nur das generelle Thema, sondern nein, jeder einzelne Band, jeder einzelne Fall in diesem Band, in diesem Sonderband, wurde von den deutschen Fans gewählt und ich habe damals ziemlich viel positives Feedback dazu gehört, als dieser Band in Deutschland erschienen ist. Ja, nachvollziehbar. Da sind ja auch die, da ist auch das Beste drin, ne? Probier mal, knackig wie wieder und so. Ne, Hammer. Toller Sonderband, gern gelesen. Mit Holmes Offenbarung auch für mich immer noch eine Hammer-Überraschung mit dabei, dass sie es reingeschafft hat. Ich bedanke mich bei... Fall außerhalb von RTL 2. Ja, genau. Kein RTL 2-Fall. Ich bedanke mich wieder sehr herzlich bei Marco Walz von Edward Manga, der unsere Beteiligung gewünscht und gefördert hat. Also unsere von ConNews.org. Aber auch natürlich bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr euch mit eingebracht habt bei der Auswahl der 5 verliebtesten ConNews-Fälle. Hammer Sonderband. Also wie sagt man, ja, er hält, was er verspricht. Das ist eine echte Fan Edition. Ja, die Fan Edition. Würzig wie Frankfurter und, ach nein. Ist wirklich, war super cool, diese Abstimmung. Auch da wieder, wie das damals abgelaufen ist. So gut, ne, war noch im vorigen Jahr, aber wie das dann kam und dann die Ergebnisse dazu. Ja, da hat man auch richtig mitgefiebert, muss ich sagen. Und mir ist das ja letztens wieder aufgefallen. Ich war die Woche im Buchladen, oder in mehreren Buchläden und die Fan Edition steht da auch drin und es sieht einfach mega geil aus. Neben den Conan-Bänden, wo ja immer mal Sonderbände noch irgendwas anderes, auch so die Fan-Edition zu haben. Und da denken sie so, Fan-Edition, was ist das denn? So, wenn man eine Heiji Kazuha Selection, wenn man sowas sieht oder irgendwelche anderen Sonderbände, Bourbon Sonderband, keine Ahnung, da weiß man ja genau, okay, das erwartet mich irgendwie. Aber wenn ich dann so Fan-Edition, das nimmt man dann vielleicht doch eher mal zur Hand, weil man sich dachte, so, ja, was ist denn das eigentlich? Und so, ne? Und dann liest man hinten auf dem Buchrücken und denkt so, ja, cool, ja. Blättert so ein bisschen durchs Inhaltsverzeichnis und findet dann vielleicht auch seinen Lieblingsfall drin. Das ist einfach mega cool, das im Buchladen so stehen zu sehen. Total cooler Sonderband. Ja, wir hatten auf ConNews.org wirklich eine Art, wir haben viele Meldungen gehabt, die alle immer mehr auf das Finale hingefiebert haben, nämlich auf die Veröffentlichung der Top 5, die ja dann abgedruckt wurde, logischerweise auch dann. War eine schöne Zeit. Ja. Und dann bald nach der Fan Edition kam das nächste Highlight, nämlich Detektiv Conan Band 100 erschien dieses Jahr. Im Februar hatten wir leider erst noch die Meldung, dass der Release sich verschiebt von April auf Mai. Dann aber gab es eine gute Nachricht. Im März wurde in einem Egmont Manga Livestream der Inhalt der Spezialausgabe bekannt gegeben mit Armband und Grußkarte und speziellem Coverdesign mit Goldmotiv. Darauf konnten sich Fans dann freuen und diverse Artikel, die man nur in Buchläden bekommen hat, wie zum Beispiel einen guten Stoffbeutel mit Ran- und Con-Motiv. Der Stoffbeutel ist heftig geil, möchte ich mal sagen. Ne? Das ist für mich persönlich das Highlight von der Band 100 Feier, bin ich ganz ehrlich. Den Stoffbeutel nehme ich jeden Tag mit zur Arbeit. Hammer, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und dann am 10. Mai ist der Band endlich in Deutschland erschienen, Detektiv Conan Band 100. Seit 100 Bänden, seit 2001, begleitet uns der kleine Meisterdetektiv. Hat denn der deutsche Release von diesem Meilenstein-Band unsere Erwartungen erfüllt? Ja, also der Band an sich Ja, auf jeden Fall. Und auch, ich muss auch sagen, die Spezialausgabe, die habe ich mir natürlich gegönnt. Das, ich meine, also, wenn man 99 Bände hat, dann, und es gibt beim 100 eine Spezialauflage, dann gönne ich mir den auch nochmal so. Und ich habe mir auch Band 100 natürlich in der ersten Auflage, also den regulären Band nochmal Ja, gekauft. das haben wohl fast alle Ja, gemacht, also ne? ich habe jetzt beide Bände, aber ich bereue es nicht, ne? Also er sieht schon ganz gut aus und auch so mit der Optik, so, dass man den Fans die Wahl gelassen hat, so möchtest du jetzt die Reihe einfach fortsetzen oder möchtest du halt so einen goldenen Band, ist jetzt jedem selber überlassen. Wir haben ja viel über die Inhalte der Extras gesprochen, also was dabei ist, haben das ja auch mal ein bisschen international verglichen. Die französische Version war da, glaube ich, sehr gut aufgestellt, wenn ich das noch im Kopf habe. Die hatte einige Extras mehr für gar nicht so viel mehr Geld. Das war so ein bisschen, ja, ein bisschen schade, sage ich mal, dann so für uns. Aber andererseits, ja, wir hatten da auch unsere Extras dabei. Und ja, am Ende des Tages, ich habe mir dann noch die italienische Special Edition dazu, glaube ich, gekauft und bin dann auch noch mal so ein bisschen durch Europa gegangen und habe geguckt, wo gibt's da noch was Cooles abzugreifen. Von daher, ja, ich war zufrieden und bin es noch mit der deutschen Version. Also ich sag mal so, die Extras waren natürlich anders als anderswo, ne? War kreativ. Ich denke aber, Carlsen hat das mit One Piece Band 100 nochmal hübscher gemacht. Gut, da habe ich jetzt keinen Vergleich zu. Ich kenne halt nur unseren Conan, ja, Vergleiche mit den anderen Ländern und so. Und ja, muss ich sagen, die französische Spezialausgabe mit dem Stoffposter ist schon sehr schick gewesen. So ein Stoffposter von Conan hätte ich mir auch gewünscht. Ist bei uns dann, ist es nicht geworden. Aber mit den ja, zusätzlichen Extras haben wir ja dieses Conan Band 100 Poster noch bekommen, was ich mir dann auch im Nachgang von der Animagic mitbrachte. Danke an Egmont dafür, dass ich das noch nehmen konnte, weil das ja mit den Gaben, die es dazu gab, war ja in einigen Läden so ein bisschen kritisch zu sehen. Und ja, ich bin aber auch sehr froh, dass ich den Stoffbeutel habe. Der hängt hier bei mir schön zu Hause. Also anders als Kevin würde ich damit nicht rumlaufen aus Angst, Doch, dass ich das. das ist ein Gebrauchsgegenstand und ich muss allen zeigen, dass ich diesen Beutel habe, dass ich den verwenden will und ich nutze ihn so lange, bis er auseinanderfällt. Ja, Und dann hänge ich ihn auf. aber da hätte ich mir noch einen geholt, den ich nur aufgehängt hätte oder so. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Genauso wie eben auch. Ja, es war ja nicht meine Entscheidung, dass ich nur einen nehmen will. Ich hätte 100 genommen, aber er hat mir nur einen Hat gegeben. noch jemand Beutel? Kevin sucht noch. Egmont. Er sucht noch 99 Beutel, ja. Ja. Nee, aber sehr schön auch die Spezialausgabe an sich mit dem Goldmotiv und dem Feuerwerk und so. Das hat auf jeden Fall was, steht bei mir im Regal und ich hab's dann anders gemacht. Ich habe dann auf die reguläre Version des japanischen Bandes zurückgegriffen, um mal wieder einen japanischen Conan-Band zu holen, weil der ist ja im Prinzip identisch, außer der Umschlag anders ist. Da geht es ja um die Mauer und um die Side-Story da am Buchrücken, Kopf, wie auch immer man das da oben nennt. Und somit habe ich beides im Regal hier stehen und bin auch sehr stolz drauf, auch auf die zusätzlichen Gaben, die es gab. Und ja, der Inhalt von Band 100 auf jeden Fall absolut dieses ganze Highlight-Gemache wert. Also Band 100 zählt auch zu den Highlights in diesem Jahr und ja. Ist auf jeden Fall schon eine sehr super gute Zahl hier. 100 Conan-Bände, also ja, ich weiß noch, wie ich mit Band 1 angefangen habe und jetzt haben wir schon 100 davon und ah, es hat sich einfach gelohnt, ja. Hey, jetzt wo du sagtest, ich habe mir auch den japanischen Band 100 gekauft gehabt. Das fällt mir auch gerade wieder ein. Stimmt, ja. Das zeigt aber, glaube ich, auch ganz gut, so was, dass das wirklich was Besonderes ist. Ja? Also wirklich auch generell so. Jetzt nicht nur im Detektiv Conan, sondern dass man überhaupt so eine Manga-Reihe hat, die so groß ist. Ja, das ist schon sehr cool. Ja. Ist einfach wirklich ein Highlight. Dann war ein weiteres Highlight, was wir dieses Jahr von Egmont Manga zu lesen bekommen haben, die Veröffentlichung von Jaiba. Da hatten wir ja schon letztes Jahr die Ankündigung und dieses Jahr ging es dann los. Wir hatten erst im März eine digitale Leseprobe von Jaiba und dann kam die Release wie angekündigt im 2-Monate-Rhythmus am 11. April Band 1, am 11. Juni Band 2, am 6. August Band 3, im Oktober Band 4 und im Dezember Band 5. Und wir hatten jetzt auch mal wieder die exklusive News da für die Inhaltsangabe und das Cover von Band 6, der dann im kommenden Februar erscheinen wird, denn das gehört auch zu den Jaiba-News dazu. Wir hatten nicht zu jedem Band, glaube ich, aber zu vielen Bänden eine exklusive News vorher in Zusammenarbeit mit Egmont Manga bezüglich der Inhaltsangabe und des Covers, die wir dann immer schon veröffentlichen durften. Auch an dieser Stelle wieder mal wieder ganz recht herzlich vielen Dank an Egmont Manga da für diese Zusammenarbeit. In diesem Fall an die verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, wenn ich mich nicht irre. Völlig richtig, völlig richtig. Danke, Inga. Muah. Und natürlich auch Jaiba an sich. Deswegen hatten wir auch dieses Jahr mehr Themenpodcasts, weil dann kommen die Jaiba-Bände kommen zack, zack, zack. Und dann kommen natürlich auch die Themenpodcasts zack, zack, zack dazu. Die ersten 5 Bände durften wir jetzt schon lesen dieses Jahr von 24. Und ich muss sagen, mein bisheriges Fazit, es ist eine tolle Reise bisher, eine super spaßige, aber auch actionreiche Action-Comedy-Serie. Und sie macht mir bisher auf jeden Fall sehr viel großen Spaß und erfüllt meine Erwartungen total. Ja, kann ich mich anschließen. Also Jaiba ist ja für mich komplett Neuland und jetzt hier schon 5 Bände zu haben, auch dann die entsprechenden Themen-Podcasts dazu zu machen, wie am Anfang schon gesagt, machen sehr viel Spaß hier. Und ja, Jaiba ist einfach so ein Band für zwischendurch, den hast du wirklich schnell gelesen und du hast trotzdem einige Stellen dabei, wo man sich richtig weglachen kann, weil es einfach so lustig ist. Also der macht echt Spaß und da bin ich echt froh, dass wir diese Serie von Aoyama hier auch nach Deutschland bekommen haben. Also ich habe es nicht bereut bislang, dass ich hier bei der Reihe auch eingestiegen bin. Also ich habe auch meinen Spaß mit der Serie. Dann hatten wir dieses Jahr auch noch weitere Veröffentlichungen von Egmont Manga. Da hatten wir einmal im Juli den 5. Band von Zero's Tea Time. Die Veröffentlichung kam ja auch zack, zack, zack letztes Jahr. Jetzt, wo man dann aber den Backlog abgearbeitet hatte, kam jetzt nur ein Band dieses Jahr. Und das ist auch der einzige geblieben. Der nächste kommt dann nächstes Jahr. Bzw. dann auch der letzte, da komme ich später noch zu. Und auch erschienen ist die Heiji und Kazuha Selection. Das durften wir auch im März exklusiv vermelden, dass dieser Sonderband nach über fünf Jahren, seinen Weg von Japan zu uns nach Deutschland findet und dann schlussendlich zusammen mit Jaiba Band 4 ist die Heiji und Kazuha Selection dann am 12. Oktober 2022 in Deutschland erschienen. Also Detektiv Con Band 100, die Fan Edition, Heiji und Kazuha Selection, Zero's Tea Time, Band 5 und 5 Bände von Jaiba, das heißt von Egmont Manga hatten wir dieses Jahr dann 9 neue Bücher in 12 Monaten in den Regalen stehen. Das war auf jeden Fall für Con bzw. auch Gosho Aoyama Fans ein ordentlich pickepackevolles Jahr. Ja, und nicht nur, dass wir ja die Heiji und Kazuha Selection exklusiv vorab angekündigt haben oder ankündigen durften. Wir haben ja auch noch gleich auch noch ein vorläufiges Cover mitgeliefert. Da hat uns Egmont Manga auch wieder stark versorgt mit Vorabinformationen. Vielen Dank. Ja, ich weiß noch, bei der News habe ich mich auch sehr gefreut, weil wir da auch exklusiv das Schlüsselloch präsentieren durften. Und das ist ja auch immer ja so ein besonderes Highlight der Bände, weil da ja auch immer eine schöne Zeichnung zu sehen ist. Und deswegen, ja, war das eine sehr schöne News, da dieses kleine Extra noch mitzuhaben. Ja, stimmt, das habe ich mit rein. Das weißt du noch. Ja, stimmt. Das war was Besonderes. Mir hat in dem Fall das Schlüssel noch so gut gefallen, dass ich dachte, ja komm, das musst du irgendwie noch in die Meldung reinpacken. Und dann, ja, stimmt. Mensch, Olli, ja, genau. Ja, vielen Dank, dass du es mit reingebracht hast. Vielen Dank an Egmont, dass wir da exklusiv drüber berichten durften. Und dann gab es noch eine weitere ganz große Meldung, wenn wir zu den kommenden Veröffentlichungen von Egmont Manga kommen, weil wir hatten ja jetzt schon Zero's Tea Time, aber wir wissen ja auch, Takahiro Arai, der Mangaka von Zero's Tea Time, hat ja auch noch ein anderes Spin-off für Detektiv Conan gemacht und da konnten wir dann im Oktober 2022 exklusiv auch wieder vermelden in Zusammenarbeit mit Egmont Manga. Wild Police Story wird auch nach Deutschland kommen. Im August 2023, inzwischen wissen wir voraussichtlich der 7. August, werden die beiden Bände von Wild Police Story zu uns nach Deutschland kommen. Aber bei uns in Deutschland werden es nicht zwei Bände werden, sondern es wird ein Band sein, ein Doppelband quasi, der beide Bände aus Japan beinhalten wird. Ein singulärer, großer Release für 12 Euro im August 2023. Das war auch eine Meldung, da hat mich sehr gefreut, dass wir die Meldung exklusiv bringen konnten. Auch da wieder Dank an Egmont Manga. Und auch an sich ist es natürlich eine ganz große Meldung, wenn wir hören, dass so eine Spin-off-Reihe ganz neu zu uns nach Deutschland kommt. Ja, die Meldung haben wir eine Weile lang geheim halten müssen, ja. Habe ich mich auch riesig drauf schon gefreut gehabt. Von Josef Scharnel übersetzt, hat er wieder übernommen. Und ja, man kann natürlich stehen zu der Sache, wie man will. Doppelband statt zwei Bände. Aber definitiv neues Spin-off in Deutschland, wieder in Manga-Form. Ich freue mich drauf, sehr sogar, ganz ehrlich. Ja, ich freue mich auch sehr drauf, bin auch sehr froh, dass wir den Doppelband bekommen, also nur ein neuer Band im Regal für dann den 12-Euro-Preis, finde ich sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall zulegen und ja, Wild Police Story, ja, wird eine sehr schöne Geschichte mit, ja, den entsprechenden Charakteren dazu. Wir haben sie ja schon jetzt in Film 25 so ein bisschen kennengelernt und ja, aus Conan so vereinzelt dann mal so ein bisschen. Und deswegen, ja, freut es mich sehr dann da, dass wir da dieses Spin-off bekommen und ich freue mich dann auch darauf, wenn wir dann dazu bestimmt noch irgendwann den Podcast dazu machen. Ja, das wird sicher super. Ich freue mich auch sehr. Bin bei diesem Doppelband so, ich kann das irgendwie verstehen, dass man sagt so, ja, bei zwei Bänden besteht die Möglichkeit, dass der zweite dann floppt oder so und dass man sagt, man macht ein Doppelband. Zumal man, das mir auch immer wieder fällt mir das in Buchhandlungen auf, es gibt ja jetzt mittlerweile von allen so, hauptsächlich natürlich von alten Serien, da gibt es auch überall Doppelbände oder Dreifachbände, weiß nicht, wie viele Mangas man, also diese Massivbände, das ist ja jetzt voll im Kommen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, so manchmal dann wird der Arm dann doch sehr schwer, je nachdem, wie man gerade liest, ob man das Buch so immer im Liegen liest und das Buch über seinem Gesicht, dann darf man dann wirklich nicht schwach werden und es ins Gesicht fallen lassen, aber ja, da tut mir auch nicht an die Arme weh, aber so insgesamt, nee, freue ich mich auch total. Ja, ich möchte gegenhalten, also ich bin jetzt auch kein Leistungssportler, dennoch bei diesem Doppelband ist es ja aber so, dass dieser ja nur 13 Kapitel hat, also unwesentlich mehr wie ein normaler Band, von daher solltest du mit deinen Ärmchen durchaus noch zurechtkommen können. Weiß ich, also habe lange nicht trainiert. Ja. Ja, okay, gut. Aber 13 Kapitel, ich glaube an dich. Ne? Alles klar, ich werde es schaffen. Es ist halt Doppelband, ja. Es ist halt auch nicht so viel, ne, und so. Und, ja. Zwei Kapitel mehr, aber halt dann 12 Euro statt wegen mir 6,50 oder 7 Euro oder so, ne, und dann, ja. Aber ist natürlich auch eine nischigere Serie mit mehr Risiko verbunden. Vielleicht auch eine geringere Auflage, vielleicht. Also ich spekuliere nur, ne? Hört ihr schon. Bis auf, dass es nur 13 Kapitel sind. Das ist keine Spekulation, das ist ja Fakt. Das ist Fakt, da haben wir die japanische Vorlage, die wir zu Rate ziehen können. Wie gesagt, am 7. August 2023 der Wild Police Story Doppelband. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Termine von Egmont Manga, die uns bekannt geworden sind. Zuerst durch das Verzeichnis lieferbarer Bücher, VLB, und dann auch im Egmont-Shop und in Egmont-Livestreams. Vor allem ist da Band 101, gleich am Anfang des Jahres, nächsten Monat schon, haben wir den zu fassen. Der Band war ja im April 2022 in Japan erschienen und ist dann, normalerweise hatten wir das dann ja, dass der dann im September kommt, der April in Japan, September in Deutschland. Das hatten wir jetzt 2 Jahre lang so. Das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen, weiß man nicht warum. Jedenfalls im Januar kommt dann DetectiveCon Band 101, im Februar Yaiba Band 6, im April kommt dann schon Band 102, der ist im September 2022 in Japan erschienen und der kommt dann bei uns im April. Das geht dann wieder relativ schnell und wir haben mal wieder DetectiveCon, Januar neuer Band, April neuer Band, hui, so schnell hatten wir das ja schon lange nicht mehr. Dann kommt dann auch Yaiba Band 7, im Juni Yaiba Band 8, am 10. Juli kommt dann Zeus Tea Time Band 6, der letzte Band, da kommen wir gleich noch zu. Am 7. August dann Wild Police Story, den Doppelband und Yaiba Band 9 und dann im Oktober und Dezember haben wir auch noch weitere Yaiba-Bände, die sind noch nicht genau terminiert, aber wir wissen ja, 2-Monats-Rhythmus. Und vielleicht kommt dann irgendwann auch nochmal ein Sonderband dazu, so wie die Heiji und Kasua Selection dieses Jahr. Also das nächste Jahr von DetectiveCon und Yaiba ist mal auch wieder ganz pickepacke voll. Diese 6 Yaiba-Bände pro Jahr, die füllen das Regal echt gut auf und ich bin mir sicher, da werden wir nächstes Jahr auch wieder viele Themen-Podcasts zu machen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ein kleines Problemkind, was jetzt bei dieser Übersicht noch nicht dabei war, leider, ist das DetectiveCon Artbook The Complete Colorworks. Das haben wir nicht vergessen. Auch wenn es vielleicht manchmal den Anschein macht, dass Egmont Manga es so ein bisschen vergessen hat, aber nein, sie sind da dran. Es gab nur ein bisschen wenig Kommunikation dazu. Das war ja mal ursprünglich angekündigt für den August 2022, letztes Jahr noch. Im Juni hatten wir dann die Meldung, dass es auf Dezember verschoben wurde. Dann kam es ohne größere Begründung oder Ankündigung, wurde es auf den Februar gelistet im Egmont Manga Shop. Später kam dann mal ein Newsletter, wo gesagt wurde verschoben. Aber vor diesem Newsletter kam noch der Lizenz-Livestream von Egmont Manga, wo ein Fan die Frage nach dem Artbook gestellt hat, wo dann Marco Walz, der verantwortliche Redakteur für DetectiveCon bei Egmont Manga, und Michael Cheng, der Programmleiter bei Egmont Manga, Stellung dazu bezogen haben, beziehungsweise die Fanfrage beantwortet haben und gesagt haben, ja, das finden wir auch alles doof, aber wir haben die Daten nicht bekommen aus Japan bisher und ja, wir sind da dran und wir fragen danach, aber bisher haben wir nichts, mit dem wir dieses Buch drucken könnten, also steht es jetzt in den Sternen. Seitdem gab es auch keine konkretere Aussage dazu. Damals stand der schon, damals als Marco Walz und Michael Cheng das gesagt haben, stand dieses Datum vom 10. Februar schon im Shop. Ob sie das jetzt halten können, haben sie damals im Livestream nicht gesagt. Aber ich befürchte, dieser Februartermin, der aktuell noch eingetragen ist, der wird sich leider nicht halten lassen. Nein, glaube ich auch nicht. Leider. Ja, es ist ein Trauerspiel. Ich meine, haben wir nicht The Complete Colorworks sogar exklusiv vorab angekündigt, ne? Und dann zieht sich das schon so lange hin. Und ich will das unbedingt haben. Der Preis ist unschlagbar gut. Die Qualität, ich glaube, das wird ein mega Ding. Wir brauchen halt auch das Bildmaterial dafür, um das auch abdrucken zu können, ne? Und ich hoffe, dass diese Datenprobleme seitens des Lizenzgebers so schnell wieder irgendwie möglich behoben werden können. Denn man muss ja auch andersrum sagen, die kooperieren ja schon seit über 20 Jahren miteinander. Dann kann doch das jetzt hier nicht irgendwie an einem kleinen Bilderbuch hier scheitern. Also bitte, jetzt her damit. Ich will's haben. Ich will's haben. Bitte. Ich will's wirklich haben. Ja, hoffen wir mal, dass die Datenprobleme vom Lizenzgeber da geklärt werden können und dass das Artbook dann, wenn nicht den Februar-Slot, dann in irgendeinem anderen Monat, wenn noch irgendwo was frei ist zwischen Yaiba und allem anderen, das Artbook dann noch in 2022 erscheinen kann. Denn das wäre, wenn es denn erscheinen würde, auf jeden Fall ein Highlight des nächsten Jahres. Und ein Highlight, egal welchen Jahres, oder? Ja. Kann man fast sagen. Ein Highlight jeden Jahres, wenn es denn erscheint. Ich meine, 32 Euro für so 270 Seiten Hammer, hochqualitative Farbartworks, das ist, und Hardcover-Buch wirklich, großformatig, jetzt nicht irgendwie so klein und Softcover, sondern wirklich groß, wertig und dick für 32 Euro, es ist eigentlich der Hammer. Das war schon, also vielleicht hätte man die Datenprobleme ahnen können, weil man sich so sagt, das ist zu schön, um wahr zu sein, da muss irgendein Haken dran hängen. Und ja, scheinbar ist der Haken die Datenprobleme, aber wenn es nur daran liegt und einfach nur die Veröffentlichung sich verzögert, dann soll es so sein. Hauptsache, irgendwann nächstes Jahr haben wir das Ding in den Händen. Ich fiebere dem auch schon entgegen, obwohl ich die japanische Version schon habe. Also, aber ich will es einfach nochmal haben, auch auf Deutsch mit deutschen Randnotizen und so. Und für den Preis ist das ist unschlagbar. Dann kommen wir zu der spoilerfreien Zone, wo man so sagen müsste, es ist eigentlich halber Anime Japan und halber Anime Deutschland auch mit dabei. Denn wenn wir uns zum ersten Mal angucken, hatten wir da Zero's Tea Time. Genauer gesagt erstmal den Zero's Tea Time Anime. Der wurde nämlich im Februar bekannt gegeben, dass der im April starten wird. Im März gab es dann den genauen Termin und den Trailer. Dann gleichzeitig hat Netflix auch gesagt, wir bringen es im Juli weltweit, nachdem es in Japan vielleicht durch ist. Der Anime ist dann Anfang April in Japan im Fernsehen gestartet, lief erst im japanischen Fernsehen und dann einen Tag später auf dem japanischen Netflix. Und dann war für später ein weltweiter Start geplant. Im Aprilende wurde dann auch schon bekannt, ja, Anfang Mai wird der Anime schon wieder enden. Es wird nur 6 Episoden geben und diese 6 Episoden sind auch nicht volle Länge, also sind 15 Minuten Timeslot. Da gehen dann noch ab so 90 Sekunden Opening, Ending, Werbung und sowas. Also effektiv so 12, 13 Minuten Folgeninhalt. Und dann auch nur 6 Folgen. Da waren viele schon verwundert. Dann wurde relativ bald nach dem Ende der Ausstrahlung auch angekündigt, wann es weltweit erscheinen soll auf Netflix. Nämlich am 29. Juli. Und dann wurde auch relativ schnell klar, Netflix-Veröffentlichungen, die synchronisieren eigentlich alles. Und dann wurde Anfang Juli, konnte man mit VPN schon beim japanischen Netflix reinsehen und sehen, aha, da wurde schon die deutsche Synchro hochgeladen und dann weltweit konnten wir dann auch in Deutschland mit deutscher Synchro oder anderen Synchros, wenn man das einstellen wollen würde, Zero's Tea Time bei Netflix weltweit gucken. Also eine ganze Anime-Serie gelaufen in Japan in diesem Jahr und schon in Deutschland. Das ist natürlich wow, Streaming macht's möglich. Allerdings auch die kurze Laufzeit macht es möglich. Also länger, kürzere Sendezeit, okay, Comedy, Slice of Life Anime ist noch relativ normal. 6 Episoden hingegen, das ist schon ziemlich kurz und hat meine Freude auf Zero's Tea Time schon so ein kleines bisschen geschmälert, weil es fühlt sich eher ein bisschen halbgar an, was dann mit diesem Anime gemacht wurde. Was eigentlich schade ist, weil inhaltlich vom Aussehen her ist das toll. Also die Animationen sind super, der Inhalt ist halt Zero's Tea Time, deswegen, naja, so lala. Aber nur 6 Episoden, das hat sich irgendwie halbherzig angefühlt. Ja, wir kennen natürlich nicht den Auftrag dahinter, wie viel bestellt wurde. Wenn Netflix nur 6 Folgen wollte, ja, dann ist das so. Schade oder kurios finde ich es auch. Aber irgendwie, ich bin ehrlich, ich wünsche mir immer noch einen Disc-Release. Aber Netflix auf Disc, ich glaube, da kann ich lange warten, ne? Ja. Ja, am Anfang haben sie ja noch so ein paar Sachen auf Disc rausgebracht, aber und gerade mit Anime. Das Ding ist, Netflix ist ja nicht der, also Netflix gibt das ja nicht in Auftrag in Japan. Ah, okay, Entschuldigung. Die sind ja nur, ja, das ist, also sie schreiben zwar Netflix Original oder sowas drauf, aber es lief in Japan im Fernsehen, es hat ein japanisches Produktionskomitee. Ich meine nicht, dass das Netflix jetzt... Also ich glaub, Netflix die deutsche dann, Synchro von Zero's Tea Time wurde aber von denen in Auftrag gegeben. Ja, sie sind weltweiter Lizenznehmer und sie haben dann auch die Synchro in Auftrag gegeben und sie sind Streaming-Partner in Japan selbst. Ich glaube aber, produktionstechnisch hängen da auch noch andere Firmen dahinter. Zum Beispiel auch Shogakukan selbst oder sowas. Ja... Na, aber trotzdem, man muss natürlich sagen, auch wenn das so ein bisschen 6 Episoden, muss man sagen, die deutsche Synchro natürlich wieder von den üblichen Leuten gemacht in den Oxygen Studios mit den bekannten Sprechern für die Rollen, die feste Sprecher hatten in Deutschland, muss man sagen, deutsche Synchro mal wieder top. Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich selbst, ich sag's ja immer wieder, ich habe kein Netflix, aber ich hab's mit Olli zusammengeschaut, die Serie, und hat mir mega viel Spaß gemacht. Synchro wirklich ganz, also ohne Frage, ohne Fehler, ohne Tadel. War wirklich sehr gut. Hat mir insgesamt gut gefallen und ich hätte mir auch tatsächlich noch ein paar Folgen mehr gewünscht. Vielleicht gibt es da nur irgendwie so das blockweise 6 und 12 ist dann das nächstgrößere und vielleicht gab es noch nicht genug Inhalt für 12. Ich weiß es nicht. Ich denke schon und würde mich freuen, ja, wenn es dazu mehr noch geben wird. Ich würde mich auch freuen über einen Disc-Release, wobei ich auch glaube, dass es den nicht so bald geben wird, falls es ihn überhaupt jemals geben wird. Deswegen bin ich ganz froh, die Folgen schon gesehen zu haben. Aber ich würde es mir auf jeden Fall, wenn es nochmal rauskommt auf einer Disc, würde ich mir die auch nochmal kaufen und anschauen. Also das wäre sicherlich was. Da würde ich mich drauf freuen. Ja, die Sache ist für mich nämlich, jetzt kommt der Hammer, ich habe gar kein Netflix, ne? Ja, tatsächlich. Du auch nicht. Ja. Ich werde mir aber Netflix holen und wann, verrate ich aber nachher. Naja, du musst es ja nicht unbedingt selber besitzen, du musst ja nur jemanden haben, der es hat und dann kann man das zusammen gucken, wie Johannes und ich das gemacht haben. Ja, ich schau mal, ob ich jemanden finde. Ja, komm hier, ganz vorbei. Ja. Ich habe aber schon eine Ahnung, was der Grund sein könnte, warum du dir das holen möchtest, vielleicht Netflix. Das werden wir nachher sehen, also ja, aber gerne mehr gesehen hätte ich auch wirklich von Zero's Tea Time, weil, ja, aufgrund der kurzen Episoden und der Länge halt, ist man da wirklich innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde oder vielleicht maximal zwei schon durch. Also ja, kann man positiv oder negativ sehen. Also man ist natürlich wirklich schnell durch mit dem Ganzen. Und ja, ich fand es halt ein bisschen schade, weil es halt wirklich nicht so den kompletten Manga adaptiert hat und auch teilweise so ein bisschen gesprungen ist und einige Charaktere halt, ja, man vermisst hat sozusagen und deswegen, ja, hätte ich mir da eigentlich gerne auch noch mehr gewünscht, dass da noch ein paar mehr Episoden kommen oder so. Vielleicht werden ja auch noch ein paar umgesetzt. Wäre auf jeden Fall schön. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass wir mit Netflix hier einen, ja, weltweiten Release hatten zu Zero's Tea Time, dass wir das auch in Deutsch mit, ja, deutscher Synchro genießen konnten, entsprechend super gutem Material, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe Zero's Tea Time sehr gerne gesehen, kenne auch Leute, die das ebenso sagen und auch gesagt haben, dass sie es sehr oft sich angesehen haben und ja, da sehr glücklich mit sind, dass ja, wir das entsprechend bekommen haben. Und mehr wäre auf jeden Fall drin gewesen, wir hatten vor 2022 bereits 53 Kapitel von Zero's Tea Time insgesamt und die Folgen sind ja auch nicht so lang, haben dann, da wurden also jetzt nicht 3-4 Kapitel pro Folge adaptiert, sondern höchstens mal 1-2 oder vielleicht auch mal 3, wenn mal so eine Szene reingesprenkelt wurde. Also Material hatte man locker. So eine Standard-Season ist ja normalerweise 12 Episoden. Ja, keine Ahnung, was sich da bei Zero's Tea Time irgendwie gedacht wurde, ob es wirklich nur ganz kurzfristig sein sollte zu Film 25. Parallel und man dann gesagt hat, ja, 6 reicht, dann ist auch wieder gut. Beim Manga von Zero's Tea Time haben wir dann noch Kapitel 54 bis 60 bekommen dieses Jahr und danach war Schluss, aber nicht nur mit der, nächste Kapitel kommen wir noch immer und dann kriegen wir jetzt vielleicht 2023 welche. Nee, man hat komplett Schluss gemacht mit dem Zero's Tea Time Manga, denn es wurde angekündigt am Ende von Band Kapitel 60. Das war's. Die Serie ist vorbei und freut euch auf Takahiro Arais nächstes Werk. Und dann kam die News, ja, der 6. Band mit dem Kapitel, den letzten Kapiteln, kommt am 17. Juni. Das ist dann auch passiert. Der Band ist erschienen. Hat jetzt, wie gesagt, noch einen Termin für Deutschland schon. Haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Ja, und damit ist Zero's Tea Time zu Ende. Und tja, Takahiro Arai hat in der Zwischenzeit schon mal wieder einen neuen One-Shot in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht. Wahrscheinlich arbeitet er gerade mal wieder daran, eine eigene Serie zu machen, denn Takahiro Arai ist tatsächlich ein eigenständiger Mangaka, der auch vor seinen Arbeiten an Detective Conan schon über 5 Jahre lang verschiedene Manga-Serien eigens gemacht hat. Und wahrscheinlich, nachdem er jetzt 4 Jahre lang sich für Detective Conan verdient gemacht hat mit den verschiedenen Spin-Offs, würde er jetzt wahrscheinlich wieder was Eigenes machen dürfen. Und ja, Zero's Tea Time ist damit relativ unerwartet, weil eigentlich war es ziemlich populär, über 3 Millionen Exemplare im Umlauf, die gesammelten Manga-Bände. und eine Anime-Adaption. Tatsächlich ist es jetzt vorbei, obwohl Bourbon ungebrochen ziemlich populär ist. Das habe ich so ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen. Das war eine große Überraschung. Dann kommen wir aber zu einer anderen Spin-off-Reihe, die noch nicht vorbei ist, zumindest im Manga-Bereich. Denn Hani no Hanzawa-san kriegt ja auch noch ein Anime. Da gab es dann im Mai nach dem Finale von Zero's Tea Time so eine kleine Ankündigung, wo Zero und Bourbon sich abgeklatscht, Zero und Makoto Hanzawa, der Protagonist von Hani no Hanzawa-san, sich quasi abgeklatscht haben, wo dann stand, hier Hani no Hanzawa-san Anime kommt im Herbst 2022, dann im Juni wurde angekündigt, er kommt im Oktober, dann wurde ein neuer Manga-Band von Hanzawa angekündigt für den September, kurz davor. Im August kam das genaue Datum, den 3. Oktober, und dann erst der Trailer. Im September, wie gesagt, der 7. Band erschien und sie haben vorab das Opening veröffentlicht. Tsukamaete Konya von Leoniyama, und auch wurde angekündigt, dass Maikuraki das Ending beisteuern wird zu dem Anime. Der Anime zu Hani no Hanzawa-san ist dann am 3. Oktober gestartet und dann auch bald wieder geendet, aber diesmal mit 12 Episoden tatsächlich. Dafür war die Laufzeit noch kürzer. Effektive Folgenlänge ohne Opening, Ending, Werbung und Preview ist nur 5 Minuten 30. Das heißt, sehr, sehr kurzer Anime, mit dem man da beschäftigt ist. Am 19. Dezember ist der geendet mit Episode 12. Und einen Tag später wurde dann angekündigt, der weltweite Release, das war sowieso schon klar, es wird auch da einen weltweiten Release geben, er war nur noch nicht datiert. Der wurde jetzt datiert, nämlich auf den 1. Februar 2023, da wird er weltweit erscheinen, dann wahrscheinlich auch wieder mit deutscher Synchro, so wie bei Zero's Tea Time. Und ich möchte auflösen, Kevin holt sich Netflix zum 1.2.2023. Ja, richtig, hole ich mir wirklich. Da werde ich mir das anschauen. Genau, ich gehe ja auch davon aus, dass der wieder synchronisiert wird. The Culprit, Hanzawa, ne? Super. Da freue ich mich riesig drauf. Ich habe 3 der Bände, glaube ich, zu Hause, 2 oder 3. Ich schaue immer wieder rein, ich habe was zu lachen. Ich liebe es, wenn er seine Haare bürstet, wenn er duscht, wenn er an der Kasse arbeitet. Ich finde das ganz toll. Ich verstehe kein Wort und ich bin froh, wenn ich nächstes Jahr ab 1. Februar alles verstehe. Schaue ich mir an und danach schaue ich mir dann auch Zero's Tea Time in Anime-Form auch nochmal an, komplett. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich meine es ganz ehrlich, ja, Vorfreude für The Culprit Hanzawa ist da. Bei mir tatsächlich auch. Ich freue mich auch auf die Serie. Es wird sicher großartig. Wird toll. Also ich freue mich auch. Ich glaube, da hat jeder irgendwie was zu lachen. Und das kann wirklich sehr gut werden. Da freue ich mich echt drauf. Muss ich dann wieder bei Olli gucken. Ich hoffe, das geht klar. Ja, klar. Du kommst vorbei und dann schauen wir da rein. Und dadurch, dass es so wie, kurz... Moment. Und, darf ich mich auch gucken? Ja, klar. Haben wir uns mal kurzerhand selbst eingeladen. Ja, das kriegen wir alles hin. Lasse, hast du Netflix? Ich habe Netflix, ja, so. Aber nicht für andere Leute. Ach so. Also kommst du nicht mit zu Olli? Bei mir wird nicht geschnurrt. Nee, wir können auch alle zu Lasse fahren. Nicht, und bei mir wird auch nicht geschnurrt. Oh ja. Nee, ja. Okay. Ich werde das schon schauen können. Ja, Hansa war am 1. Februar, das wird bestimmt lustig. Mit den ersten 3 Bänden hast du dann auch so ziemlich viel vom Inhalt von Staffel 1 oder von dieser Staffel. Man weiß ja nicht, ob es noch eine zweite gibt. Keine Ahnung, viel Inhalt abgedeckt. Hani no Hanzawa-san, der Manga, geht aktuell auch noch weiter. Der wurde nicht kurz danach beendet, auch wenn wir ihn natürlich nicht in Deutschland zu lesen bekommen. Da freuen wir uns natürlich auch schon. Hoffentlich dann, wenn wir das irgendwann als Exklusiv-News haben könnten. Da können wir aber aktuell auch nicht viel mehr tun, als freudige Hundeblicke in Richtung von Egmont Manga werfen. Bitte, bitte, wäre das nicht vielleicht auch was? Ja, die Franzosen haben es. Ja, genau, wir haben keine Ahnung von, also von der Zukunft des Manga in Deutschland. Aber was den Anime angeht, finde ich es wirklich komisch, dass The Culprit Hanzawa ja das Doppelte an Folgen, also ja, nicht von der Laufzeit, aber immerhin 12 Episoden statt 6 erhält, verglichen mit Zero's Tea Time, wo ich doch dem Anime und auch dem Manga vor allem doch einen deutlich höheren Erfolg beigemessen hatte. Oder hätte. Die hat das auch, also. Ah, ja, es hat genau. Es hat knapp 1 Million Exemplare mehr im Umlauf in Japan als Hansawa. Und hatte halt noch Film 25 irgendwie im Rücken. Also warum man da nicht die vollen 12 gemacht hat, wie es für Anime üblich ist. Es ist ein totales Rätsel. Also man weiß nicht, was die da gemacht haben in Japan. Aber naja, zumindest wir in Deutschland kriegen das Material immerhin schnell zu Gesicht. Dann haben wir in der spoilerfreien Zone noch einige diverse News. Da hatten wir erstmal so einen kleinen Block im Juli und August. Nämlich es wurde ein Interview angekündigt zwischen Gosho Aoyama und Ichiro Oda, dem Mangaka von One Piece. Ist so ein Action-Piraten-Manga, hat man vielleicht mal von gehört. Ist nur das größte Franchise der Welt im Bereich Manga. Da hatte Aoyama schon mal zu Band 100 seinen Wunsch erklärt, mit Oda mal ein Interview zu führen, weil sie sind die einzigen beiden aktuell laufenden Shonen-Serien, die in einem Mainstream-wöchentlichen Shonen-Magazin erscheinen und 100 Bände erreicht haben. Oda hatte Aoyama dann auch gratuliert zu Band 100 und so, und so hat man sich gegenseitig Respekt bezollt. Und tatsächlich ist dieses Interview dann auch passiert, wurde der erste Teil in der Shonen Sunday veröffentlicht, in der Shonen Jump veröffentlicht, dem Magazin, wo One Piece erscheint, und der zweite Teil des Interviews in der Weekly Shonen Sunday, wo Detective Conan erscheint. Und dieses Interview konnte man als deutscher Fan leider überhaupt nicht lesen. Es gab es nur auf Japanisch und nur in dem Magazin. Es gab, ich höre gerade, ein gewisser deutscher Fanblog namens connews.org hat sich die Mühe gemacht und den offiziellen Übersetzer von Detective Conan in Deutschland, Josef Scharnel, dafür angeheuert, dieses Interview auf Deutsch umzusetzen. Kevin, weißt du da genaueres? Ja, ich krieg die Einmeldung auch gerade durch mein Faxgerät hier. Es piept und piept und piept. Der Over 100 Miracle Talk zwischen Aoyama und Oda, in der Tat, übersetzt von Josef Scharnel höchstpersönlich, nur für uns und damit für euch alle. Frei verfügbar bei uns zu lesen in beiden Teilen, also einmal den Shonen Sunday Teil und einmal den anderen Teil, genau, haben wir auch mitmachen lassen, haben wir auch die Originalaufteilung beibehalten. Wir haben die Originalbilder beibehalten, die Beschreibungen der Bilder ebenfalls mit übersetzt. Ganz ehrlich, das war eines unserer absolutes Mega-Dinger überhaupt. Nicht nur, weil es eines der Interviews überhaupt ist, sondern, ja, wenn nicht bei uns, wo dann? Wenn nicht von Josef, von wem dann? Nicht nur, dass er Detective Conan von Anfang an seit 2001 übersetzt. Er hat ja sogar schon in Vertretung einige der One Piece Bände auf Deutsch übersetzt. Es gibt, ich sage es hier und jetzt, keinen besseren, der für diesen Job geeignet war als Josef Scharnel. Und Josef, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Du hast es wirklich im Rekordtempo runtergerattert. Beide Interviews erschienen nach nicht einmal einer Woche exklusiv übersetzt von dir, für uns, bei uns. Großes Lob. Vielen Dank, dass du es gemacht hast. Wir lieben dich. Und ich hoffe, alle, die das hören, haben es auch gelesen. Und wenn ja, bitte lest es noch einmal. Wir haben wirklich alles reingesteckt, was wir nur reinstecken konnten. Und ich wünsche mir, dass das Interview noch sehr lange in Erinnerung bleibt. Nicht nur aufgrund dessen, dass es natürlich eben das Interview ist, das es nur überhaupt geben kann zwischen Aoyama und Oda, sondern auch, dass es bei uns gelandet ist und wir es mit Liebe und Arbeit für euch zusammengestellt und bereitgestellt haben. Danke fürs Lesen. Danke fürs Treusein. Ja, möchte ich auch nochmal erwähnen, hier eines der Highlights des Jahres von Meldungen her. Das Interview alleine ist ja wie für Aoyama selbst auch schon ein großer Wunschtraum gewesen. Und dann, ja, wie gesagt, einfach Hammer, dass wir das Interview nun auch komplett auf Deutsch in absoluter Superqualität hier bei uns in Deutschland genießen können, was es sonst nur in Japan gibt. Und keiner von uns oder die wenigsten von uns können so super Japanisch, dass die das auch komplett verstehen und alles. Und ja, wir müssen nicht nach Japan fliegen, um das lesen zu können. Wir müssen keine teuren Japanischkurse belegen, um das verstehen zu können. Wir können es jederzeit bei cornernews.org einfach lesen, genießen. Und ja, man hat auf jeden Fall eine Menge zu lesen dabei, weil das wirklich pickepacke voll gepackt ist mit, ja, Interviewsachen. Und ja, es ist wunderbar. Vielen Dank, Josef, für die Übersetzung. Also hervorragende Arbeit und es freut mich immer noch sehr, dass wir diese News hatten und ja, diese präsentieren konnten und da als Conne News was machen konnten. Also ich möchte auch nochmal betonen, das ist nicht irgendeine komische Fanübersetzung, das ist die Übersetzung für uns von Josef persönlich. Und was das an Textmaterial, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel, oder naja, wenn ihr es gelesen habt, dann könnt ihr euch das vorstellen, wie viel Material das eigentlich ist. Und trotzdem ist es schneller erschienen als manches Detective Conan Weekly in Deutschland. Ne, möchte ich mal mir erlauben, den kleinen Seitenhieb, den ganz, ganz kleinen. Danke für die Geschwindigkeit, danke für die hohe Qualität, danke Josef. Und diese hohe Qualität muss man auch mal wirklich betonen, für mich mal wieder ein gutes Beispiel darin, was das, dass es eben doch einen Unterschied macht, ob man einen professionellen Übersetzer da hat, der das beruflich macht, ja, oder ob man das vielleicht sogar maschinell übersetzen lässt, wo man ja inzwischen hört, dass manche Verlage dazu wechseln, dass sie Übersetzungen maschinell machen und ein Übersetzer nochmal drüber lesen soll, um ein bisschen Korrekturlesen zu machen. Horror, hier sieht man ganz gut, was so eine gute Übersetzung ausmacht, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich sitze da bei denen im Raum, wenn gerade das Interview passiert, weil das, weil die Übersetzung dieses Gespräch so natürlich, so, so greifbar umsetzt, das ist wirklich unfassbar schön und war eine riesige Freude, das zu lesen. Und ja, diese Qualität erreicht man nur mit einem professionellen Übersetzer, wie es eben Josef Scharnel ist. Über die Highlights hatten wir schon mal gesprochen, nicht wahr? Wollt ihr noch mal ganz schnell ein paar wieder äußern vom Interview? Ja, gerne. Wir hatten quasi einen halben Themenpodcast, ja, als U-Boot drin in einem News-Podcast. Da könnt ihr auch noch mal gerne reinhören für den vollen Talk. Aber meine Highlights sind allgemein einfach, wie sympathisch und nett Aoyama und Oda beide rüberkommen. Und das absolute Highlight ist, dass man merkt, diese beiden Veteranen, die jetzt Aoyama seit über 30 Jahren oder dann bald seit, ja, dann 25 Jahren bald, wie die aber trotzdem noch immer ihre Leidenschaft und ihren Spaß an diesem Medium und in ihrer Arbeit sich bewahrt haben. Und dieser Interview ist das für mich dieses ultimative Gegenbeispiel. Ich wusste schon immer, ich hatte das schon immer vermutet, aber gegen diesen Zynismus, ja, diese machen das irgendwie nur für Geld, ja, ja, jetzt wird es ja nur noch gestreckt und so. Und ich wusste schon immer, das muss Quatsch sein, weil wenn man es nur fürs Geld macht, dann sind die schon lange reich genug, dann hätten die schon lange aufgehört, sondern hier auch nochmal knall, schwarz auf weiß, die machen es einfach, weil sie es lieben. Und das kommt in diesem Interview sehr gut rüber und das ist für mich das Highlight. Man merkt, dass diese beiden Leute ihre Arbeit und dieses Medium lieben und dass sie diese Liebe in ihre Serien reinstecken. Und deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass sie das so weiterführen können, wie sie das für richtig erhalten. Und ich bin froh über jedes Kapitel, was wir zu lesen bekommen. Nochmal mehr nach diesem Interview. Mein positives Highlight, ich hoffe, ich habe nicht was anderes gesagt im News-Podcast. zumindest im Nachhinein ist die Sache oder die genaue Erläuterung mit den Rohskizzen für das letzte Kapitel von Detective Conan, die Aoyama ja in der Schublade hat. Und dass wir diese Stelle wirklich professionell übersetzt haben, ohne irgendwelche Fanübersetzung, falsch übersetzt, komisch übersetzt, neue Gerüchte, die entstehen können. Wir haben es schwarz auf weiß und das fand ich echt spannend, wie er das erläutert hat und wie die Wahrheit aussieht. Über diese Rohskizzen. Ja, das war wichtig, weil sonst das hätte sich leicht verselbstständigen können, dass da neue Gerüchte und Fehlübersetzungen und so und ja, hier das. Und das glaube einer ich hat's übersetzt Und einer hat es dann aus dem Japanischen wurde es ins Chinesische übersetzt und dann hat der Chinese das ins Thailändische übersetzt. Das Thailändische wurde dann mit Google Translate ins Englische übersetzt. Und da hat es dann irgendein deutscher Fan auf Englisch gelesen und da kommt plötzlich was ganz anderes raus und da muss man sich dann rumschlagen, was da wieder für Quatsch erzählt wird. Nein, jetzt wissen wir. Wir wissen es direkt aus der japanischen Quelle. Er hat mal Rohskizzen für ein mögliches Ending gezeichnet, als es ihm richtig, richtig schlecht ging gesundheitlich. Jetzt geht es ihm besser. Und er sagt, ja, keine Ahnung, ob ich das überhaupt verwende. Naja, aber ich habe es jetzt halt mal gemacht. Ja, mal schauen. Die Zukunft der Serie bleibt spannend, aber ich bin mir sicher, in ein paar Jahre werden wir noch gut an Detektivkonten zu lesen haben. Ja, wir haben nichts ausgelassen im Interview. Alles übersetzt, was wir gefunden haben auf den Seiten. Hammer. Eure Highlights? Tatsächlich, dass das Lasse gesagt hatte, also dieser den Umgang, den die beiden pflegen, das hat mir sehr gut gefallen. Also das war wahrscheinlich, wie Lasse sagte, dass man die Leidenschaft einfach spürt. Das ist was sehr Schönes und das nehme ich aus diesem Interview mit. Ich gucke beide, also es gibt ja immer diesen, ich weiß nicht, manche betteln sich ja so, was ist besser und keine Ahnung, irgendwie One Piece ist auch viel bekannter und ja, Detective Conan steht dahinter zurück und ach, keine Ahnung. Ich gucke beides total gerne, ich lese Detective Conan sehr gerne. Ich finde beide Serien super und dieses Interview, das war ja einfach ein Highlight an sich, weil es diese zwei herausragenden Persönlichkeiten miteinander verbunden hat und sie einfach die Leidenschaft für ihre Arbeit dazu hervorkam. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, und ich möchte nochmal an das Ende anschließen, was er ja auch schon gesagt hatte, so dieses, ja, dieses, was Aoyama da halt erzählt hatte, wegen dem, auch wegen seinem Gesundheitszustand und so, dass das wirklich ein sehr kritischer Moment war und er dann diese Skizzen da gezeichnet hat und so und ja, es ist super, dass es ihm jetzt wieder besser geht und dass er jetzt seinen Arbeitsalltag auch entspannter gestalten kann und er da dann hoffentlich, ja, entsprechend eine gute Gesundheit hat und noch viel Conan zeichnen kann, all das, was er sich vorgenommen hat. Aber eben auch diese Ernsthaftigkeit, die dieser Moment gezeigt hat und wie wertvoll auch das Leben ist und so und alles, was da irgendwie mit zusammenhängt. Also kann man sehr komplex und so alles erläutern und so, aber das war auch schon wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, also ja, das hätte auch ganz anders ausgehen können und da denkt man um und ja, da lernt man wirklich das Leben auch nochmal zu schätzen und wie wichtig die Gesundheit auch ist. Und die Gesundheit der Menschheit ist tatsächlich auch immer noch bedroht, auch wenn jetzt wieder das alljährliche Fantreffen von Gosho Aoyama im Januar 2023 stattfinden wird. Das war eine weitere News aus der spoilerfreien Zone. Trotzdem muss man dazu sagen, auch vielleicht nochmal an dieser Stelle, ich finde es natürlich lustig, wenn jetzt Medien, die jetzt seit 2 Jahren gehetzt haben, dass Corona vorbei ist und wir brauchen keine Masken und wir müssen nicht mehr auf unsere Gesundheit achten, jetzt schreiben, ui, da kommt eine neue Todeswelle aus China. Wie konnte das denn passieren? Ja, da sollte man sich mal in die eigene Nase fassen und ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, auch nochmal zu appellieren. Das Leben und eure Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Bitte passt euch auf und ergreift die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, um euch nicht eine tödliche Lungenkrankheit einzufangen. Und wir hoffen natürlich auch, dass Gosho Aoyama weiterhin von dieser Krankheit verschont bleibt, auch wenn er sich sicher mit Fans treffen wird im Januar 2023. Davor hatten wir noch ein paar andere diverse News. Im Februar hatten wir das Con Café 2022, Standorte und Termine in verschiedenen Orten in Japan. Das Con Café wurde von Aoyama tatsächlich auch genutzt, letztes Jahr schon, um Hinweise auf den kommenden Film zu geben. Das ist jetzt hier in der Form nicht so passiert wie letztes Jahr. Trotzdem natürlich war das Con Café für viele Fans in Japan mal wieder ein Highlight. Im März ging der Direktor der Gosho Aoyama Manga Factory in den Ruhestand, bevor dann im März auch der 15. Jahrestag der Manga Factory gefeiert wurde. Seit 2007 gibt es sie tatsächlich schon in Gosho Aoyamas Heimatort in Hokue in Tottori in Japan. Und im April wurde dann der neue Direktor vorgestellt. Wenn Japan dann, ich glaube, sie hatten es jetzt zwischenzeitlich wieder erlaubt, dass Ausländer einreisen dürfen. Nach fast 2 Jahren konnte man Japan wieder bereisen dieses Jahr. Das heißt, Wahrscheinlich zum Fantreffen werdet ihr es jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil das ist jetzt bald. Aber wenn es euch gut geht und wenn die Situation in Japan nicht verschlechtert, dann könnte man wieder nach Japan reisen und dann ist für einen Con-Fan bestimmt die Gushiyama Manga Factory und die Con Town sicherlich auch im Jahr 2023, im 16. Jahr seines Bestehens, sicherlich eine Reise wert. Und dann kommen wir zum Bereich der Filme. Da hatten wir ja auch noch Film 25, ist auch in Japan dieses Jahr im selben Jahr erschienen, wer bei uns kam, immer noch verrückt. Im Februar hatten wir das finale Kinoplakat erst, dann im Februar den finalen Trailer. Im März wurde angekündigt, dass ein TV-Special über die Beziehung von Sato und Takagi veröffentlicht werden soll. Lief am 15. April zur selben Zeit wie der Kinostart. Im Fernsehen war quasi das Äquivalent wie das Scharlachrote Alibi, nur dass es diesmal ein TV-Special war. Haben wir in Deutschland bisher noch nicht bekommen. In Frankreich war es beim Disco-Release, glaube ich, dabei in der Special Edition. Im April, wie gesagt, ist der Film gestartet. Gutes Einspielergebnis am ersten Wochenende 1,9 Milliarden Yen. Dann im Oktober wurde der Film nochmal für ein paar Tage zur Halloween-Zeit, weil die Halloween-Braut, nochmal ins Kino gebracht, bevor er dann am 9. November in Japan auf Disc erschienen ist. Mit dem Oktober-Re-Release ist der Film vom Einspielergebnis her dann der erfolgreichste Conan-Film des Franchises bisher geworden, hat damit Film 23 überflügelt. Film 24 wurde leider noch von Corona ein bisschen runtergezogen. Der hat Film 23 nicht überflügeln können, aber Film 25 hat es dann jetzt doch noch geschafft. Allerdings ist man bei 9, irgendwas Milliarden Yen trotzdem verblieben. Diese heilige, diese große 10 Milliarden Yen-Marke, die das Franchise eigentlich schon lange geknackt haben wollte mit Film 25, mit Film 24 schon, bevor dann Corona eben kam, wurde leider noch nicht gerissen, aber vielleicht ist das ja dann für Film 26 eine Möglichkeit. Jedenfalls Film 25, der Release dieses Jahr in Japan, haben sich wieder viel vereinfallen lassen. Und ich würde mal sagen, wenn wir den Film hier in Deutschland auch gesehen haben, kann man durchaus sagen, es hat sich gelohnt. Ja, das auf jeden Fall. Umso schöner dann eben auch, dass wir hier in Deutschland den Film jetzt auch schon komplett sehen konnten mit all unseren Events, die wir ja in Japan, wie gesagt, nicht erleben können. Es sei denn, man ist da, dann natürlich super. Aber jetzt das dann eben mit unseren Events zu Film 25 zu vergleichen, ist schon mal ein bisschen in die richtige Richtung. In Japan kann es natürlich noch mal wesentlich anders laufen, weil die da auch ganz anders so eingestellt sind, andere Möglichkeiten haben. Aber sehr schön eben, was da mit Film 25 alles passiert ist. Und ja, hat mich für die Japaner sehr gefreut, dass sie da wieder ein erfolgreiches Filmjahr hatten. Und dann kommen wir zu den News zu Film 26. Das war ja jetzt auch schon. Da hatten wir erst im letzten News-Podcast ausführlich darüber geredet. Das ist jetzt noch ganz frisch für uns. Deswegen der Recap auch entsprechend kurz. Im September konnten wir über die Charakterankündigung sprechen, die Gosho Aoyama im Vorfeld getätigt hat, und das Titelrätsel machen. Da muss man sagen, die Spekulationen zum zweiten Teil waren relativ akkurat. Zumindest mit dem Sabumarin, die Kanji waren dann noch ein paar andere und der erste Teil war auch noch ganz anders. Im November kam dann das erste Teaser-Video, der erweiterte Teaser vom Ende von Film 25 und dann der japanische Titel und das Aoyama-Poster und der erste Teaser-Trailer. Kurogane no Sabumarin, das eiserne U-Boot auf der Insel vor der Küste von Japan, und Europol ist mit dabei und das FBI und die Schwarzorganisation. Und eben das titelgebende U-Boot, das hatten wir jetzt alles. Und da können wir gespannt sein, was passieren wird, wenn Film 26 im April 2023 in die Kinos kommt und dann hoffentlich vielleicht auch als Teil der Crunchyroll Anime Nights erstmals, der erstmaligen Crunchyroll Anime Nights, dann auch vielleicht irgendwann nach Deutschland kommt. Es bleibt sehr zu hoffen, dass Con in dieser Hinsicht in Deutschland auch weiterhin erfolgreich sein wird mit Film 26 Kurogane no Sabumarin. Ich freue mich ja schon total. Wir hatten ja im letzten News-Podcast darüber gesprochen, über ja, die ganzen Teaser und wie sehr wir gehypt sind. Und das kam ja eigentlich ganz gut rüber, dass wir uns alle, glaube ich, schon auf den Film freuen. Und Ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe auf der Komplikationsfilm, dass der auch nach Deutschland kommt. Würde mich freuen. Und natürlich, wie du sagtest, das Kino, ja, also das dürfen wir auch. Also jetzt, wo wir es uns erkämpft haben, sozusagen, wir verhelfen ja immer zum Erfolg, dadurch, dass wir hingehen, dass wir uns Kinotickets kaufen. Das sollten wir beibehalten. Ich hoffe sehr, dass der Film dann auch bei uns ins Kino schafft, dass wir den schon relativ früh sehen können. Das wäre super. Würde ich mich total freuen und ich bin nach wie vor echt gespannt wie ein Flitzebogen auf den Film. Ja, sehr gerne. Also Film 26 in Japan war ja auch sehr gehypt und schön und ja, war ja auch gut mit den entsprechenden Rätseln und was Aoyama da angekündigt hatte, auch in seinem Spiel da mit der Insel und das alles und die Charaktere und so. Es war sehr schön und dann das entsprechende Rätsel, ja, sehr schön und dann für uns dann letztendlich auch der entsprechende Teaser und ja, bin sehr gespannt, was der Film denn so bringen wird. Und ja, würde mich freuen, wenn wir den Film dann auch wieder in Deutschland im Kino haben. Vielleicht auch mit einer Fanpremiere wieder. Also die, wenn die gut ankamen dieses Jahr, was wir gehört haben. Und die waren ja sehr gut besucht. Dann vielleicht auch wieder Fanpremieren hier zu Film 26. Also da würde ich mich dann entsprechend freuen, wenn es da dann zu auch was gibt. Und ansonsten, wenn es, ich sag mal, nur in Anführungszeichen ein Kinofilm wird, also werde ich auf jeden Fall auch hingehen. Und ja, Film 26, Organisationsfilm, wird auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, bin ich sehr gespannt, was uns da dann noch alles erwarten wird. Und wie Johannes es schon erwähnt hatte, wird es auch wieder einen Kompilationsfilm geben. Haibara Ai Monogatari Kurogane no Mystery Train, Ai Haibaras Geschichte der eiserne Mystery Train, der unter anderem den Mystery Train, den Tiefschwarz Mystery Train aus dem Manga zusammenfassen wird. Aber in bisherigen Promo-Seiten und so hat man auch gesehen, Szenen aus der Milliardenraub, den Männern in Schwarz auf der Spur, Schüsse im Stadion, Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, Bombenstimmung und der Schatten, der sich Haibaras Geheimnis nähert. Da werden wir sicherlich verschiedene Szenen zu sehen bekommen in diesem Film am 6. Januar 2023, also schon ganz, ganz bald, und viel früher als noch das Scharlachrote Alibi, wird der wieder im Kino zu sehen sein, also kein TV-Special wie bei Film 25. Das könnte vielleicht die Chancen steigern, dass er zu uns kommt, wie Johannes ja sich schon erhofft hatte. Ja, wie gesagt, am 6. Januar 2023 kommt das ins Kino als Vorlauf zu Film 26. Dann kommen wir zum Bereich Manga in Japan bzw. das Detective Conan Weekly. Da haben wir newstechnisch im Prinzip nur die ganzen Release-News, die wir vorher schon mal angerissen hatten. Am 13. April 2022 ist Band 101 erschienen in Japan, am 15. September Band 102. Dann wurde auch noch ein Teaser-Video veröffentlicht, da hatten wir letzten Monat auch drüber gesprochen, für Kapitel 1103. Wir hatten im Jahr 2022 21 neue Kapitel von Detective Conan, Kapitel 1085 bis 1105. Das sind drei Kapitel mehr als im Vorjahr, weil letztes Jahr hatten wir ein bisschen weniger mit 18. Aber dieses 18, 19, 20, 21, das ist so dieser Bereich, in dem Aoyama sich aktuell bewegt mit seinem neuen Rhythmus seit 2018, also wir sind da voll im Rahmen. Sieben neue Fälle, das ist einer mehr, weil wir hatten drei Kapitel mehr und dieses Jahr kamen eigentlich nur drei Kapitelfälle, quasi. Da hatten wir einmal die Maskenheiratsparty mit Chihaya und Jugo ganz am Anfang des Jahres, drei Kapitel. Dann die süße Falle mit Momijioka und Kuroda, Hue und Heiji Hattori. Drei Kapitel, das Beziehungswirrwarr im Familienrestaurant mit den ganzen Polizistenpaaren, die Bombendrohung im Masumis Hotel mit Masumi, Mary und und Eri Kisaki natürlich, den Strandbesuch mit Rumi und Subaru, mit den Detective Boys am Strand, was ein bisschen Einblick in Rumis Vergangenheit gezeigt hat, Kaito Kid und die Siren Splash für Kapitel 1100, ein Drei-Kapitel-Fall, Kaito Kid darf natürlich nicht fehlen, und dann hatten wir den Mord beim Schachturnier, der, wie gesagt, mit einem Teaser-Video angekündigt wurde. Der ging jetzt drei Kapitel in diesem Jahr und dann gibt es erstmal eine Pause und er geht weiter am 1. Februar 2023. Aber es ist ein zusammenhängender Fall. Aoyama hatte vorher gesagt, es wären 7 Kapitel. Und dieser Fall ist auch zusammenhängend. Also auch wenn eine Pause dazwischen ist und auch wenn in den ersten 3 Kapiteln ein Mordfall aufgemacht und wieder zugemacht wurde und es jetzt Kuroda Kon etwas erzählen möchte, kleiner Spoiler, Kuroda und Kon wollen sich unterhalten über irgendetwas. Das wird noch weiter ein Teil dieses Falls sein, aber erst in 2023 erzählt. Deswegen, eigentlich hatten wir dieses Jahr nur 3 Kapitelfälle, aber technisch gesehen ist dieser eine Fall ein 7 Kapitelfall, der erst noch weitergeht in der Zukunft. Was sind denn so inhaltstechnisch eure Highlights gewesen dieses Jahr in dem Bereich der neuen Manga-Kapitel? Ganz ehrlich, ich finde es sehr schwierig, was auszumachen. Vielleicht mal beim Schachturnier jetzt ganz aktuell wahrscheinlich mit am besten. Ich tue mich aber wirklich schwer, da was rauszupicken. Ich fand die Maskenheiratsparty fand ich sehr witzig. Zwischen Chihaya und Yugo, das hat eine super Chemie gehabt, hat mir wirklich gut gefallen, der Fall. Und ein Stück weit auch Bombendrohungen in Masumis Hotel, fand ich auch so dieser Cliffhanger am Ende und der Fall selbst war vielleicht nicht so bedeutend, aber so das hat mir noch irgendwie ganz gut gefallen mit dem Cliffhanger am Ende und auch noch Masumi und Mary, wenn die irgendwie in den Fokus rücken, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, aber da jetzt ein Highlight rauszupicken, ist sehr schwer. Hätten wir jetzt irgendwie jetzt schon halt so einen 6- oder 7-Kapitel-Fall oder, naja, keine Ahnung, also irgendwie, oder 5 Kapitel, also irgendwas Längeres so, wo man sich denkt, okay, das wurde auch als Highlight vermarktet, so, dann wird mir das wahrscheinlich leichter fallen, als jetzt hier die Auswahl unter vielen guten 3-Kapitel-Fällen. Das macht es echt schwer, muss ich sagen. Ja, kann ich mich anschließen. Also es gibt für mich persönlich kein Fall, wo ich sage, boah, ja, der ist es, das ist der beste des Jahres. Da gibt's nichts Eindeutiges. Also Chihaya natürlich freut Kevin ganz am Anfang des Jahres, sie wiederzusehen. Ich fand, wie Johannes, auch die Bombendrohung in Masumis Hotel war, ja, sehr schön, dass die beiden da auftreten, weil, ja, die mag ich auch sehr. Und Eri Kisaki war natürlich auch mit dabei. Dann fand ich auch schön dieses Beziehungswirrwarr im Familienrestaurant, wo wir da wirklich viele Charaktere sehen und wie dann die Situation aufgelöst wird. Ja, aber auch der Strandbesuch mit Rumi und Subaru, wo die beiden dann aufeinandertreffen, was wir so noch nicht hatten, wo wir dann auch Rumis Vergangenheit so ein bisschen kennenlernen. Und dann eben aber auch der angerissene Fall jetzt mit dem Schachturnier, wo wir noch mehr aus der Vergangenheit erfahren. Also, ja, auf jeden Fall ein highlightiges Jahr, muss man sagen, an Fällen. Und ja, ich freue mich einfach sehr darauf, wenn die dann entsprechend in den Bänden umgesetzt werden und wir die dann irgendwann auch nach Deutschland kriegen und wir dann da nochmal drüber sprechen werden. Aber hier bestätigt sich die alte Weisheit, wer die Wahl hat, hat die Qual, nicht? Ja, definitiv. Ich kann mich auch kaum entscheiden. Für mich ist die süße Falle da auch noch ganz weit vorne dabei mit Kuro da und Momiji und ein bisschen was zu Yori haben wir da auch bekommen. Aber ansonsten, ja, der Fall am Strand, das war schon ziemlich gut. Und jetzt das Schachturnier, ja, da waren schon in Bezug auf Fällen, wo diese Dreiercharaktere Wakita bzw. Rum, Kuro da und Rumi vorkommen, das war dieses Jahr schon ziemlich toll. Auch unsere Leser sind sich da nicht so einig. Wir hatten natürlich wieder ein paar Umfragen. Was war dein Weekly Highlight diesen Jahres? Da ist Mord beim Schachturnier gar nicht mehr dabei, weil wir mussten diese Umfrage natürlich irgendwann machen und das kam jetzt ganz am Ende des Jahres und das eine Kapitel kommt gar nicht mehr im Weekly dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr wegen den Weihnachtsfeiertagen. Deswegen ist der Fall noch gar nicht richtig in Deutschland da. Da ist die Abstimmung aber tatsächlich ein Unentschieden gewesen. 25% war für die süße Falle, 25% waren für den Fall in Masumis Hotel und dann 22% für den Fall mit Kaito Kid und die anderen Fälle dann ein bisschen weiter dahinter. Also auch unsere Leser konnten sich da nicht ganz einig werden, was natürlich ein gutes Zeichen ist, wenn es so viele Fälle gibt, die von gleichwertiger Qualität sind. Ich bin da auch ganz froh drüber, was wir da dieses Jahr zu lesen bekommen haben und ich freue mich über die Dinge, die noch kommen vor allem dann jetzt erstmal die Fortsetzung des Schachturnierfalls, wenn sie beginnen ab dem 1. Februar. Dann kommen wir zu dem letzten Bereich für diesen Jahresrückblick-Podcast. Wir sind jetzt schon einige Zeit lang dabei, aber wir neigen uns tatsächlich dem Ende zu. Der Anime in Japan dieses Jahr hatte 35 neue Episoden, Episode 1033 bis 1067. Das sind 5 Episoden weniger als letztes Jahr, da hatten wir 40 neue Episoden. Das teilt sich auf 9 Manga-Umsetzungen, 3 Umsetzungen zu White Police Story und 23 Filler-Episoden, das ist eine Filler-Episode weniger. Zudem ergänzend gab es noch 14 Remaster- und Wiederholungsepisoden, die dann in einer Woche immer den Timeslot eingenommen haben. Das sind 6 Remaster-Episoden mehr als letztes Jahr. Also da klärt sich quasi so ein bisschen der Unterschied. Und dann gab es noch eine zusätzliche Pause. Bei den Manga-Umsetzungen, da hatten wir einige schöne. Wir hatten einmal gleich zu Beginn des Jahres Taiko Meijins Shogi Brett, die Umsetzung aus Band 98. Dann hatten wir tatsächlich erst ein halbes Jahr später die Geburtstagsparty mit der Gottesstrafe, Teil 1 und 2 aus Band 98-99. Das Streitobjekt, das auf einer Farm fiel, Teil 1 und 2 im August. Und dann Yoko Okino und der verschlossene Dachboden im Oktober. Und das ist die letzte Kanon-Episode aus dem Hauptmanga für dieses Jahr. Dazu hatten wir ergänzend noch Wild Police Story im März, im Mai und nochmal im Oktober. Und der Rest war Filler. Was war denn so euer Highlight, was die Manga-Umsetzung angeht? Beziehungsweise vielleicht, weil Police Story ist ja eigentlich auch Manga-Umsetzung, so halb. Nehmen wir das da mal noch rein. Was war in dem Bereich euer Highlight? Ja, also bei mir, ich bin so ein bisschen überlegen. Wahrscheinlich ist es die Geburtstagsparty mit Gottes Strafe. Das wäre ja wahrscheinlich ein Fall, der mehr reinkommt, und der andere ist natürlich Taiko Meijins Shogi-Brett. Der Fall war auch sehr cool. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welchen ich besser fand. Einmal so der Taiko Meijin und Akai, wie die zusammen agieren, das habe ich ziemlich cool gefunden. Andererseits auch bei der Geburtstagsparty, so diese ikonische Szene mit der erwachsenen Mary. Das war ja auch sehr gut. Also ich glaube, die würde ich hier tatsächlich als Favorite sehen. Bei den White Police Stories muss ich ehrlich sagen, die waren auch, also sind auf jeden Fall besser als die Filler, aber kommen jetzt für mich, für das an das Gefühl nicht so dran, an eine Manga-Episode tatsächlich. Von daher sind die da in der Bewertung nicht mit drin, und ich würde sie auch nicht in die Filler reinpacken. Insgesamt waren die aber doch durchweg gut, aber mir fällt schwer, die jetzt auch in die Bewertung mit reinzunehmen, deswegen lasse ich die einfach mal bei beiden komplett raus, würde aber sagen, so was die Manga-Umsetzung angeht, ist wahrscheinlich die Geburtstagsparty der beste Fall dieses Jahr gewesen im Anime. Für mich. Ja, für mich ist da auch wieder wie in den Kapiteln so, also ich sitze hier und denke mir so, ja, irgendwie das Highlight für mich gibt es irgendwie nicht. Also es hatte alles was, angefangen, wie gesagt, mit Shukichi und Shuichi, dann am Anfang des Jahres, dann natürlich die Geburtstagsparty mit Mary, der Rückblick, aber auch die Situation auf der Farm fand ich sehr interessant, wo dann quasi sich die Gruppen da aufgeteilt haben und ein Teil war gefangen und der andere Teil war da draußen und wie sie dann kommuniziert haben irgendwie und irgendwie auch nicht. Und ja, das war irgendwie, ja, war alles sehr schön an Manga-Umsetzungen. Und von daher gibt's für mich hier jetzt nicht unbedingt irgendwie was Klares. Es war schön, alles irgendwie so ein bisschen zu sehen. Und ja, White Police Story ist, ja, für mich noch meine Schiene interessanter auch als die Filler-Episoden. Die haben wesentlich mehr, was die sozusagen bringen. Und ja, da finde ich es aber auch schwierig, so einen Rang irgendwie festzumachen, weil ja jede Episode so ein bisschen Charakter halt bezogen ist. Und ich finde es generell schön, mehr über die Charaktere zu erfahren. Sei es jetzt die Kindheit von Date oder auch von Morofushi. Und ja, das ist dann irgendwie, ja, alles so schön, aber dann auch so die entsprechenden Zufallsfälle sozusagen, die sich dann irgendwie ereignet haben und was man denn da so sieht und so ein bisschen Schulalltag und ja, das war alles irgendwie schön zu sehen. Vielleicht so ein bisschen jetzt die letzte Episode mit Morofushi, die dann so ein bisschen alles irgendwie zusammengebracht hat, auch aus den Episoden davor noch so ein bisschen, wo er sich an das Mädchen erinnert oder so und an den ja, Motorradladen oder so, den sie schon mal in einer anderen Episode besucht haben. Das war dann auch sehr schön, aber ja, da würde ich dann, wie gesagt, sagen, ja, White Police Story hat schon seinen eigenen Charme und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie, ob es da eine deutsche Umsetzung zu geben wird oder so, werden wir mal sehen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, die halt zu lesen, war auch echt erfrischend, hat Spaß gemacht, weil die sind schon, wie ich gesagt habe, ein bisschen actiongeladener und interessanter als manche Filler oder vielleicht sogar als alle Filler. Da kommen wir gleich nochmal zu. Für unseren User im Newsblog bei der Umfrage war die liebste Manga-Umsetzung 2022 tatsächlich Yoko Okino und der verschlossene Dachboden. Die hat 25% der Stimmen bekommen. Ein bisschen vor Taigo Meijins Shugebrett mit 18% auf dem zweiten Platz. Und ja, die Wild Police Story ist da auch tendenziell eher ein bisschen hinten dran. Ja, die Filler-Episoden dieses Jahr. 23, zu viel, um sie alle aufzuzählen an sich. Wenn wir da vielleicht über die Highlights und gleich auch über die Lowlights reden, können wir vielleicht mal gucken, zur Orientierung auf die Abstimmung unserer User. Da hatten wir einmal, was war dein Filler-Highlight 2022 Einteiler. Da ist ganz vorne mit 31% der Stimmen der fliegende Halloween-Kürbis, das Tie-In zu Film 25 aus dem April. Und danach schon 1049 Megure, das Leben eines Inspektors in Gefahr mit 21%. Bei den Mehrteilern, da gab es nur drei, deswegen haben da 41% für Whiteout und 41% fürs Murikawa-Anwesen und die restlichen 18% für das unheimliche Spiel des Roten Schafes. Da haben wir natürlich eine geringe Abstände, weil es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gab. Aber würdet ihr schon sagen, das sind so auch die Highlights oder springt euch da was ganz anderes in den Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt? Also ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich hatte auch überlegt, kann aber sein, dass mich da eine Erinnerung trügt, weil Whiteout war schon im Januar. Hatte ich tatsächlich auch überlegt, ob ich die Folge jetzt gut fand oder nicht. Sie ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, was eher dafür spricht, dass sie gut war. Und ja, ich weiß nicht. Ansonsten muss ich sagen, waren die Filler alle nicht so überragend dieses Jahr, als dass ich da, dass mir da leicht fallen würde, jetzt irgendwie einen besonderen Favoriten rauszuholen. Also weder bei den Zweiteilern noch bei den ja, noch bei den Einteilern, die wir hier gehabt haben. Also ich tue mich da ehrlich gesagt super schwer, irgendeinen Favoriten rauszufinden. Ich habe eine Episode, wo ich weiß, das würde ich als die schlechteste einordnen, aber das können wir gleich noch machen. Bleiben wir erstmal beim Positiven. Ja, wahrscheinlich Whiteout tatsächlich würde ich auch oben einordnen, jetzt so im Rückblick. Aber mir fällt es, wie gesagt, wirklich schwer. Und es war dieses Jahr auch mal, dass ich den einen oder anderen Filler tatsächlich auch geskippt habe, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte, weil die echt durchwachsen waren, die Filler. Um nicht zu sagen, konstant schlecht. Wie siehst du das, Olli? Ja, also zunächst einmal stimme ich dir erleichternd zu, in dem Sinne, es ist keine Schande, die Füller zu überspringen und auszulassen. Dafür haben andere, die dann entsprechend in den News-Podcast ausreichend diskutiert. Und ja, ansonsten, wenn ich mir so die Mehrteile angucke, muss ich mich da den Leuten anschließen und sagen, ja doch, am Anfang des Jahres die Whiteout-Doppel-Episode ist mir noch mit am besten im Gedächtnis geblieben, wo ich dann auch sage, ja, okay, die kann man sich angucken. Die hatte natürlich auch so ein paar Schwächen, aber trotzdem fand ich, war die noch, ja, recht ja, unterhaltsam, teilweise auch spannend und ja, dann, ja. Haben auch mal wirklich was anderes mit dem Setting gemacht da in der Schnee. Ja, es war teilweise ein bisschen unlogisch halt, ne? Da gab es diese Logikfehler, da kann ich mich noch dran erinnern, aber ja, das Setting war doch anders, ja. Mit Genta, da irgendwie erinnere ich mich an irgendwas mit dem Hinlegen und war da nicht auch was, dass irgendwo ein Teil von der Hütte abgeflogen ist und da ja, diese Dachrinne, die aufgekommen exakt ist, dieses Seil zerstört, ja, hat, womit sie sich alle vier festgebunden, genau, ja, haben, und dann wurden sie in alle Richtungen irgendwie verstreut und dann eben aber auch Conan, der dann da diesen Anruf bekommt von dem Täter, der so sinnlos war und er in der Zwischenzeit dann seine Brille voll zugeschneit ist und er die dann aber noch findet, um die anderen, ja, zu finden. Genau. Also, ja, aber trotzdem war das Setting wirklich sehr interessant und teilweise war es auch, ja, so dieser Moment, wo man dachte, oh nein, hoffentlich, wie finden die jetzt wieder zusammen oder, also, ja. Also ich muss sagen, die Episode hatte schon was, die würde ich mir auch nochmal angucken, die beiden. Im Gegensatz zu den anderen halt, diese Sache mit dem Schaf, also, nee, nein. Und was hatten wir noch? Morikawa anwesend mit, ja, dieser Eiscreme-Maschine. Ja, Eisdingens da, also, ja, weiß ich auch nicht. Das war irgendwie auch nicht so toll. Ja. Und ja, ansonsten, was so die Einteile angeht, da hatten wir ja wirklich eine Menge. Und ja, ob man den Halloween-Kürbis so hoch loben will, weiß ich nicht. Also fand ich jetzt, es ist mir natürlich ein bisschen im Gedächtnis geblieben, aber so ganz nachvollziehbar fand ich das Ganze dann auch nicht, was sie da gemacht haben. Das mit den Kindern war ganz süß, die dann da diese Idee da hatten. Und ja, ansonsten, als ich so durchgeblättert habe, sag ich mal, durchs Wiki, conanwiki.org, hier eine Auflistung aller Anime-Episoden hier als Side-Tipp. Sehr gutes Nachschlagewerk, also da schaue ich immer mal wieder rein. Hier nur so als kleine Werbung, ist erlaubt, weil es gehört ja zu uns. Als ich so überlegt hatte, ja, Einteiler und so war ja nicht ganz so doll dieses Jahr, kam mir dann so in den Sinn, ja, was ist denn hier mit der Mutprobe der Detective Boys in diesem Geisterhaus und so. Das fand ich, ja, das fand ich war noch eine ganz gute Einteiler-Episode. Also da würde ich vielleicht nochmal reinschauen mit diesem aktuellen Thema, wie die da mit dem, diese zwei komischen Leute, die diese Lost Places da aufnehmen und dann gehen die Detective Boys da auch hin und dann werden die da von diesen Geisterfällen, die dann aber gar keine Geister irgendwie sind und dann sind da aber doch welche und dann legen die Leute da rein und so und dann natürlich Haibara mit der Katzenszene und so, das war schon eine gute Episode. Die würde ich dann so als Highlight-Filler des Jahres sozusagen nennen, wobei halt das Gefühl, das Wort Highlight in dem Sinne ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ey, super, die muss man gesehen haben, 5 von 5, also, sondern eher so, ja, finde ich, das war noch mit die beste Episode, die kann man sich gerne angucken, aber ist jetzt auch kein Muss, dass ich, ne, also, so Highlight in Anführungszeichen, sagen wir mal. Ja, also ich fand die Episoden dieses Jahr, die Filler-Episoden auch alle okay, maximal okay bis sehr schlecht. Und Whiteout und vielleicht auch die Mutprobe, das war von den okayen dann vielleicht so die okaysten. Aber das Wort gut oder Highlight, das ist auch mit dem Einäugigen unter den Blinden, das reicht, da will ich nicht das Adjektiv gut für verwenden. Also es waren von dem Mittelmaß bis zu dem Schlechten, was die Filler bieten, war es das okayste, Whiteout und die Mutprobe. Wenn wir dann mal die Sache umdrehen und zu den schlechtesten Fillern kommen, dann haben wir haben natürlich nicht gefragt, was war euer Filler Lowlight, aber wir können ja mal gucken, was am wenigsten Stimmen hat auf der Abstimmung. Da ist bei den einteiligen Fillern, bei den Zweiteilern, wie gesagt, da gab es so wenige, da alles gute Stimmen. Aber bei den Einteilern, da der Mann, der in der Polizeistation blieb, hat gar keine Stimmen, 0%. Ich will diese Person zurückbringen, 0%. das lebensbedrohliche Signal der Tonjiro-Suppe 2% und das unaussprechliche Alibi 2%. Also das dafür haben bei uns die wenigsten gestimmt. Aber wie sieht das dann bei uns aus, Johannes? Du sagtest, du hast ein Lowlight definitiv parat. Ja, Baruyatsura, die üblen Typen. das ist oh Gott. Falls ihr jetzt nicht denkt, was war das denn nochmal für eine Folge? Erinnert, da müsst ihr euch einfach nur an die Szene erinnern, wo Conan mit dem Bettlaken vom Horaus runtergesegelt ist. Woohoo! Und dann noch den Halt verloren hat und dann auf diese Rettungsdecke oder Matratze da gefallen ist und dann haben die da geheult und so. Es war einfach alles too much, muss man sagen. Auch die Szenen im Krankenhaus, wo die da rumgerannt und rumgeschrien sind. Ja, wo kein Mensch ist ja, in dem Krankenhaus. Also da gab es sehr vieles in dieser Episode, das denkbar schlecht war und für mich wahrscheinlich mit einer der Episoden, die da ganz die Liste von unten anführen sozusagen. Ja, üble Typen hatte ja unseren alten Freund Urasawa, den Drehbuchschreiber, der uns ganz tolle Sachen wie der Insektenmensch, das Smile-Dorf, die Tokyo Balls Collection, das Detektivtaxi, das Idol, dessen Lächeln erstarb und jetzt eben die üblen Typen. Also der gute Mann mit seinen humoristischen, in Anführungszeichen, komödiantischen, in Anführungszeichen, Drehbüchern, was der uns für Conan-Episoden beschert, uff, also das ist wirklich nichts. Und so, also nee, das ist immer wieder ein Lowlight, da kann man sich wirklich da muss ich aber auch überlegen, jetzt das Detektiv-Taxi, das muss ich nochmal gucken. Das ist vielleicht der schlechteste weißen Organisation. Also da gab es schon wirklich ja, üble Folgen, würde ich jetzt mal sagen, beim Folgentitel zu bleiben. Und ja, das ist natürlich irgendwie so ja, sehr, sehr, sehr schwierig, diese Folgen zu gucken. Und naja, vielleicht gibt es ja jemanden, der diesen Humor total abfeiert. Ich gehöre wohl nicht dazu. Nee, ich auch nicht, aber ich finde es generell jetzt auch schwierig zu sagen, ja, nee, die Episoden gehen gar nicht, und zwar, weil meiner Meinung nach hatten wir dieses Jahr auch kaum irgendwelche Filler-Episoden, die mir gut im Gedächtnis geblieben sind und wo ich dann auch sagen kann, ja, die waren was. Also ich erinnere mich eher so an viele News-Podcasts, wo wir viele Episoden besprochen haben und gesagt haben, ja, nee, die brauchst du nicht gucken und das lohnt sich nicht. Und deswegen fällt es mir jetzt schwer, da sozusagen ja, zu sagen, ja, die brauchst du nicht gucken, die, ich glaube, das wird eine ganze Palette an Episoden, die man nicht gucken muss und die zu den schlechtesten Filler-Episoden des Jahres zählen, weil es kam leider auch nichts mehr die letzten Male so. Ja, also, wie gesagt, ich würde jedem, also immer wenn Leute fragen, hier, ich will irgendwie Detektiv Conan nachholen und so und wie sieht das aus mit Fillern? Ich sag seit ein paar Jahren, auch für vergangene Folgen, auch wenn man jetzt Staffel 6 anguckt, wenn du in Detektiv Conan reinkommen willst und du willst, aber du findest, das sind zu viele Episoden, lass einfach alle Filler weg. Also, und auch gerade jetzt, seit den 500ern, also spätestens seitdem, du kannst im Prinzip alle Filler weglassen. Und ich gucke sie jetzt auch immer noch und auch für die News-Podcasts, aber muss wirklich sagen, wenn man irgendwie mit dem Gedanken spielt, sich Detektiv Conan anzugucken, aber die Anzahl der Folgen jagt einem Angst ein, lass einfach jeden Filler weg. Ab so vielleicht in den ersten 300 Folgen sind mal ein, zwei Filler-Episoden dabei, die sind wirklich, wirklich toll. Wir haben alle unsere Highlights, die wir immer wieder sagen, aber wirklich 99% der Filler, du kannst es einfach komplett ignorieren und dieses Jahr, es wird immer schlimmer. Wirklich, ich gucke mir diese Liste an und es ist keine Episode dabei, wo ich mir denke, ach ja, die war ja irgendwie, sondern ich erinnere mich an die Episode, ich denke mir so, boah, nee. Also, Und selbst mit diesem Okaysen, das würde ich auch nicht nochmal gucken wollen. Also, lasst einfach die Filler weg. Wenn ihr irgendwie Detektiv Conan nicht irgendwie Hardcore-Fans seid und ihr sagt, ich will alles gucken, weil ich liebe das auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mich im Trash zu wühlen, lasst es einfach sein. Die Filler bieten keinen Mehrwert mehr. Finde ich. Also, das ist. Sie haben ja nicht mehr Charaktervielfalt. Es ist ja teilweise ist ja nicht mehr Ran dabei und Haibara, sondern nur noch Kon Kogoro und Ayumi Genta Mitsuhiko. Und meistens war es das dann, dann irgendwie entweder Takagi und Shiba oder Megure und Takagi und so. Und das war es dann, damit man auch nicht zu viele Synchronsprecher bezahlen muss, die Stammverträge haben. Also, nee, das mit den Füllern, das wird nicht besser. Und dieses Jahr war auch mal wieder, das war einfach nichts. Also ich scroll diese Liste durch und ich will einfach nichts mehr davon sehen. Und das nächste Jahr geht nicht besser los, denn die erste Folge im 7. Januar 1068 ist ein einteiliger Filler. Mitsuhiko Tsuburaras Detektivnotizbuch. Das werden wir dann aber erst im nächsten News-Podcast besprechen, der Ende Januar erscheinen wird. Denn an diesem Punkt sind wir tatsächlich mal wieder durch mit diesem Detektiv-Konten-Themen-Podcast und damit gleichzeitig auch mit dem Jahresrückblicks-Podcast 2022. Auch wenn wir jetzt wegen den Fillern gerade die Stimmung ein bisschen schlecht war, man muss wirklich sagen, Film 25 in Japan und in Deutschland, Scharlachrotes Alibi in Deutschland, neue Folgen in Deutschland, das Aoyama Oda Interview, Yaiba ist in Deutschland gestartet. Wir haben die Ankündigung für Wild Police Story, Zero's Tea Time in Japan durch und auf Netflix, Hani no Hanzawa-san in Japan durch, nächstes Jahr in Deutschland auf Netflix. Viel mit deutscher Synchronisation, das wird wirklich dieses Jahr bei Oxygen wurde so Conan durchgepowert, was da alles synchronisiert wurde. Auch man muss schon sagen, letztes Jahr hatten wir die großen Meilensteine mit Episode 1000 und Band 100 ist in Japan rausgekommen und so und alles toll, aber ich würde sagen, das Jahr 2022 steht ihm nichts nach. Insgesamt hatten wir deutlich, deutlich, deutlich, deutlich mehr Highlights und tolle Momente, als wir Lowlights hatten. Ich würde sagen, 2022, so als mein Fazit, war ein extrem tolles Jahr, um Detective Conan-Fan und um Gosho Aoyama-Fan zu sein. Ja, dem Fazit würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also, es war super dieses Jahr, was so diesen neuen Content angeht. Und für mich Highlight Nummer eins sind wahrscheinlich wirklich die neuen Folgen im Fernsehen. Das ist für mich immer noch nach wie vor das, worauf ich mich wahrscheinlich am meisten freue. Aber auch viele andere Dinge waren sehr toll in diesem Jahr. Du hast jetzt auch schon einige genannt. Ja, das Jahr war im Gesamten doch sehr gut. Und ich hoffe, im neuen Jahr geht es weiter, dass viele liebgewonnene Sachen, die wir jetzt neu bekommen haben, dass das weitergeht. So, ne, ja, aber die Crunchyroll Anime Nights, doch, war richtig, dass die jetzt quasi als Fortläufer der Kaze Anime Nights weiterläuft. So, das sind viele Sachen und vielleicht auch, dass wir jetzt zeitnäher neue Folgen bekommen, dass es nicht so eine lange Pause gibt zwischen den Blogs, dass man jetzt vielleicht regelmäßiger sowas macht. Das würde ich mir natürlich wünschen, so fürs neue Jahr. Ja, also, aber trotzdem, das, was wir schon haben, also das hat mich auch schon echt gefreut. Ja, bin mega happy mit dem Jahr. Ja, genau. Rückblickend ist sehr viel passiert in diesem Conan-Jahr und es gibt mehr als ein Highlight. Wie gesagt, wir haben Band 100 gekriegt hier bei uns in Deutschland mit den entsprechenden Goodies dazu. Wir hatten die Filmpremiere von Film 25, wo Kevin und Philipp das sogar moderieren durften. Wahnsinnsehre, Wahnsinnsevente, dass es eine Filmvorpremiere oder wie man das auch immer nennt, weil es ja vor Start des Kinofilms lief. Dann lief der Film im Kino. Jetzt gegen Ende des Jahres ist er auf Blu-ray und DVD erschienen. Also sehr schön, der alljährliche Conan-Film, immer ein Highlight wert. Dann aber auch das exklusive Interview von Oda und Aoyama, was wir extra übersetzen haben lassen, war eine sehr schöne News. Dann, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, so auch die kleineren News waren wichtig, so für mich, wie gesagt, die Heiji Kazua-Meldung mit dem schönen farbigen Schlüsselloch und dann zahlreiche Bände, Bandpodcasts, die wir so hatten. Ja, dann ist Yaiba gestartet mit neuer Serie, die uns kurzweiliges Lesen mit Spaß beschert hat und ja, was weiß ich, was es noch alles gab. Also ihr habt es ja gerade Revue passierend gehört. Da ist bestimmt auch für euch das ein oder andere Highlight dabei. Natürlich auch Zero's Tea Time bei Netflix. Sehr schön. Und ja, Auch die Japan-News so mit dem Film 26, was Aoyama da angekündigt hat. Die Rätsel, die sowohl in Japan als auch in Deutschland zu Conan gestellt wurden. Also, ja. Kurz und knapp gesagt, es war ein sehr schönes Conan-Jahr 2022. Ich bedanke mich bei allen, die das möglich gemacht haben und auch, dass wir zahlreiche Podcasts zusammen gemacht haben. Freue mich auf ein weiteres neues Conan-Jahr 2023. Natürlich, was noch gar nicht erwähnt wurde, Johannes hat es erwähnt, die neuen Folgen im Fernsehen und in der Mediathek. Sehr gut und ja, freue mich auf 2023. Bin gespannt, was uns da alles erwarten wird und ja, die Abschlussworte überlasse ich dann Lasse, bevor er mich dann nochmal hört. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Podcast bis hierhin, bis ans Ende gehört haben und natürlich auch an alle, die den Podcast, die Podcasts das ganze Jahr über gehört haben. Es war wieder sehr toll, das alles für euch zu machen und es war natürlich auch nochmal danke an alle, mit denen wir diese Podcasts gemacht haben. Ich habe es ja schon am Anfang erwähnt. Ich, Lasse und Kevin und Philipp und Olli und Johannes und Wiebke und als Gast dieses Jahr Jens. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Podcast eine schöne Zeit beschert haben und dass wir zusammen das Fansein und das Genießen von Detektiv Conan ein bisschen zelebriert haben konnten und noch ein bisschen dem was hinzufügen konnten. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt und wenn ihr die Podcasts in diesem Jahr schon öfters gehört habt, dann wisst ihr, was ich jetzt sagen werde, aber ich tue es natürlich auch am Ende dieses Concast-Themen-Podcasts nochmal auf unsere Internetpräsenzen zu verweisen. connews.org, da findet ihr alle News, über die wir jetzt gesprochen haben und all die News werdet ihr da finden, über die wir im nächsten Jahresrückblicks-Podcasts sprechen werden. conwiki.org, ein Mitmach-Wiki rund um Detektiv Conan und Gusha Aoyama über all die Werke, wo man mitmachen kann, wo man alles mögliche an Wissen findet und wie gesagt auch was beitragen kann. Im Conan-Forum könnt ihr über diese Themen diskutieren auf unserem Discord-Server connews.org/Discord findet ihr den Invite-Link, könnt ihr über all diese Themen oder zum Beispiel auch die neuen Folgen, könnt ihr da chatten. Auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Unterstützen geht über Patreon, über Amazon Reflinks oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören bei diesem Podcast, bei allen Podcasts dieses Jahr. Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuhören bei diesem Podcast, aber natürlich auch bei allen anderen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr diesen Podcast hört. Und ich wünsche euch natürlich auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, auch von mir vielen Dank fürs Anhören dieses Jahresrückblicks-Podcasts. Ist ja immer eine ganze Menge an Hörstunde hier zusammenkommen. Ja, danke einfach für all die Treue, die ihr dieses Jahr uns entgegengebracht habt bei den Podcasts, dem Newsprojekt Wiki, sonst Lasse hat es alles erwähnt, dass ihr da mitmacht und dabei seid, das freut mich wirklich sehr und ja, hoffe ihr hattet Spaß mit Conan in diesem Jahr, hattet auch eure Highlights und ja, ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr, kommt gut rein, startet entspannt. Und ja, freut euch auf die Highlights von Conan im neuen Jahr und erinnert euch gerne an das Vergangene von diesem Jahr. Auch ich wünsche euch, dass ihr gut und gesund ins neue Jahr gekommen seid. Gebt auf euch Acht, bleiben Sie sicher. Wir lesen uns und wir hören uns. Ciao.